Danke, Juli. Also ich werde nicht mit der Präsentation beginnen, sondern mit einem kleinen interaktiven Teil. Je vais pas commencer directement avec la présentation, mais avec une petite partie interactive. Zuerst möchte ich da mal, also das sind die deutsche, das sollten alles deutsche Handouts sein. Les handouts en allemand. Und das ist der Wettbewerb, zu dem wir gleich kommen werden. Aber ich habe den Fehler gemacht, das nur zweimal auf Französisch statt einmal auf Deutsch zu drucken, aber ich glaube, ihr werdet das alle verstehen. Et il y a un petit quiz. Malheureusement, je l'ai imprimé en français et en français, mais j'espère que vous comprenez quand même. Là, on a encore les versions françaises. Zuerst möchte ich eigentlich mal in die Runde fragen, ob es irgendwelche Leute gibt, die noch gar nichts über Gramsci wissen. Also doch alles interessierte Leute, die schon gewisse Vorkenntnisse haben. Wer hat das Gefühl, er könne die wichtigsten Begriffe Gramsci zuordnen und wisse in etwa, um was es geht? C'est donc un public intéressé. Du coup, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pense pouvoir résumer un peu les points centraux de la pensée de Gramsci et nous expliquer dans deux mots les concepts les plus importants? Also wir haben zuerst Lukas, der mal etwas sagen darf. Also zu den ein bisschen die wichtigsten Ideen. Was verbindest du mit Gramsci? Seine Überlegungen und Konzepte, wie eine Klasse irgendwie sich als Klasse formieren kann. Und die Macht übernehmen kann. Des réflexions et des concepts, comment une classe peut se constituer en tant que classe et prendre le pouvoir. Sie haben die Hegemonie über, also zuerst intern, aber dann über andere Klassen erlangen muss, und dann die Hegemonie über die ganze Gesellschaft zu erlangen. Et pour cela, elle doit arriver à une hégémonie envers et sur les autres classes qui constituent la société. Das ist offensichtlich schon mehr als die meisten wissen über Gramsci, so in der Linken. Gibt es noch andere Begriffe, die ihr von Gramsci kennt? Du hast vorhin noch aufgestreckt. C'est déjà plus que la majorité des gens de gauche qui citent Gramsci, ce que tu as expliqué. Du coup, est-ce que Jan peut encore nous dire d'autres choses? Tu as levé la main avant. Ja, also mit der Hegemonie, hat er sehr viele Gedanken darüber gemacht, warum sich der Kapitalismus, also das herrschende System, halten kann, obwohl es gegen die Interessen der meisten ist. Gramsci a aussi beaucoup réfléchi sur pourquoi le régime dominant il peut rester debout malgré qu'il œuvre dans les intérêts opposés de la majorité de la société. Wir haben jetzt zweimal den Begriff Hegemonie gehört. In zwei Interventionen. Ich denke, das erstaunt niemanden. On a écouté deux fois le concept d'hégémonie. Je crois que ça surprend personne. Kennt ihr noch andere solche Begriffe, die man mit Gramsci in Verbindung bringt? Vous connaissez d'autres concepts, juste des mots qui sont liés avec la pensée de Gramsci? Guerre de position et guerre de mouvement. C'est comme tu veux. Stellungskrieg und Bewegungskrieg. En gros, là, il a décrit un peu la société, mais il a aussi un peu réexpliqué comment une action politique devrait se faire. Et il a critiqué les gens qui voulaient prendre le pouvoir directement. Er hat sich Überlegungen gemacht über wie sich die Gesellschaft irgendwie konstituiert, aber dann auch wie man jetzt zu einer Veränderung kommt. Und er hat die irgendwie kritisiert, die sofort die Macht übernehmen wollen. Alors que ça sert à rien de prendre le pouvoir directement tant que le sens commun n'est pas acquis au pouvoir qu'on veut mettre en place. Et was bringt es, die Macht zu übernehmen, wenn die öffentliche Meinung noch nicht irgendwie genug weit ist für diesen Schritt? Donc c'est ça, sa guerre de position. En gros, il faut faire la bataille idéologique avant de faire la bataille pour prendre le pouvoir physiquement. Und Stellungskrieg heißt also, diesen ideologischen Kampf auszuführen, bevor man die Macht über sie. Maintenant, tous les partis de gauche s'inspirent de cette philosophie d'action politique. Und jetzt, heute inspirieren sich alle linken Parteien eigentlich von diesen Überlegungen. Ja, vielen Dank schon mal. Das war eigentlich, also war schon super und das ist eine gute Basis, um eben jetzt zu diesem Wettbewerb überzugehen. Parfait, cette base est parfaite vraiment pour passer maintenant à la prochaine étape qui est le Grand Prix, le quiz. Und ihr seht auf der Rückseite seht ihr 6 verschiedene Zitate. Sur la page en arrière, vous voyez ici différentes citations. Und diese Zitate haben keine Autoren, keine Namen dazu. Ces citations, ils n'ont pas d'auteur, ni de nom. Und auf dem kleinen Zettel, eben auch wenn es auf Französisch ist, seht ihr, dass es darum geht, den Zitaten die richtigen Namen zuzuordnen. Et le quiz consiste donc en faisant le lien avec différents auteurs et leur citation. Haben alle ein Quiz? Und der Preis, falls jemand Deutschsprachiges gewinnt, ist es dieses schöne neue Buch, das wir herausgeben. Wenn es jemand Frankophones ist, dann werden wir einen anderen Preis finden. Celui qui gagne, il veut gagner ce livre, s'il parle allemand. Et s'il parle français, ça lui fera du bien, quand même. Und falls es mehrere Leute gibt, die das richtig entschlüsseln, dann gibt es eine Runde Bier. Ich bin ja nicht reich. Et si plusieurs gens le gagnent en même temps, je leur paye un petit verre. Un petit. Also, ihr habt jetzt 5 Minuten oder so. Vous avez donc 5 Minuten pour remplir. Gut, habt ihr das ungefähr alle? Dann könnt ihr die alle gleich zu Lukas, also das ist jetzt der Bestimmte, der diese Zettel zusammen sind. Ja, genau. Genau. Wenn ihr keinen Namen draufschreibt, si vous mettez pas le nom, vous pouvez pas gagner. Also ich möchte das Referat selbst beginnen mit einem Zitat. Gramsci ist ein Autor, der öfter zitiert, als wirklich gekannt wird. Ironischerweise stammt diese Aussage aus einem Brief von Michel Foucault. Also von einem der theoretischen Begründer, der aus einer Strömung stammt, die Gramsci mit am meisten Schaden angerichtet hat. Zugerichtet hat. Qui a fondé un courant de pensée qui a nuit le plus à la pensée de Marx. Aber der Inhalt des Zitats trifft zweifellos bis heute zu. Mais le contenu de cette citation est tout à fait valable encore aujourd'hui. Die Konzepte wie Hegemonie oder eben auch Stellungskrieg und Bewegungskrieg, die schwirren scheinbar frei umher in der, vor allem in der eher intellektuell geprägten Linken. Ces concepts que vous avez cités aussi, ils veulent soi-disant librement dans une certaine gauche, surtout une gauche intellectualisant dans les universités. Ohne dass sie je richtig greifbar werden. Mais elles sont jamais vraiment tangibles. Und sehr oft werden sie auch nur dazu gebraucht, um die eigenen Aussagen, um den eigenen Aussagen einen theoretisch fundierten Anstrich zu geben, ohne dass tatsächlich viel dahinter steckt. Et souvent, ils sont juste utilisés pour souligner les propres idées de certains auteurs, pour leur donner un soi-disant base politique, base théorique. In den letzten 60 Jahren hat Gramsci auch immer wieder dazu gedient, um vor allem auch eine reformistische Politik zu legitimieren, die sich ces derniers 60 ans, Gramsci a souvent aussi été utilisé pour légitimer une politique réformiste. Die sich ganz bewusst vom revolutionären Marxismus abgrenzt. Il se délimite consciemment de la pensée marxiste. Als Resultat davon hat das, was heute mit Gramsci in Verbindung gebracht wird, nur noch sehr wenig mit seinen wirklichen Ideen zu tun. Et c'est un résultat donc de ce qu'on associe aujourd'hui avec la pensée de Gramsci a souvent très peu à voir avec Gramsci, avec les idées de Gramsci. Aus meiner Sicht gibt es zwei wichtige Linien, die eigentlich diese gesamten gängigen Vorstellungen und Interpretationen durchziehen. Et selon moi, il y a deux lignes conducteurs qui rassemblent toutes ces pensées erronées sur Gramsci. Und die erste besteht darin, den frühen Gramsci in einen Gegensatz zum späten Gramsci zu stellen. La première, c'est de voir une opposition entre le Gramsci précoce et le Gramsci plus tard dans sa vie. Ab 1926 saß Gramsci im faschistischen Gefängnis, wo er seine berühmten Gefängnishefte schrieb. À partir de 1926, Gramsci a été emprisonné. Où il a écrit ses cahiers de la prison. Und die gängige Vorstellung, die beinhaltet eigentlich, dass dieser späte Gramsci der Gefängnishefte seine revolutionäre Jugend hinter sich gelassen hätte und zur Vernunft gekommen sei. Et le point de vue généralement, il est que dans ses cahiers de prison, Gramsci il a laissé derrière lui sa jeunesse politique et est devenu plus mûr. Und die zweite Linie besteht darin, Gramsci in den Gegensatz zu den russischen Bolschewiki oder insgesamt zu dem, was als orthodoxer Marxismus erkannt wird, zu stellen. Et la deuxième ligne erronée, c'est de voir une opposition ou de mettre Gramsci en opposition avec la politique associée avec les Bolschewiks et ce qu'on appelle le marxisme orthodoxe. Ähnlich wie Rosa Luxemburg unter vielen Linken als demokratische Alternative zu den vermeintlich autoritären Bolschewiki gilt. C'est comparable à ce qu'on fait avec Rosa Luxemburg, qu'on la prend comme une option plus démocratique, une alternative démocratique à côté des Bolschewiks qui sont connus comme autoritaires. gilt Gramsci als eine theoretisch viel differenziertere Alternative zu den vulgären und grobschlächtigen Bolschewiki. Que Gramsci est utilisé comme une alternative plus différenciée théoriquement des bolcheviques qu'on pense généralement comme plus vulgaire. Man kann also sagen, dass Gramsci vor allem so bekannt und beliebt geworden ist, weil er nicht als richtiger Marxist gilt, sondern als einer, der erkannt hätte, dass die Welt ein bisschen komplizierter sei. Et Gramsci est donc devenu connu comme quelqu'un qui a compris en tant que marxiste que en réalité le monde il est quand même un peu plus compliqué. Mit diesem kleinen Manöver vorhin wollte ich nicht nur Werbung machen für das Buch und euch zum Lesen anstiften. Donc avec le quiz en tant que manœuvre, c'était pas juste pour vous motiver à lire ou acheter encore ce livre. Sondern auch diese beiden Linien und Gegenüberstellungen und Gegensätze auflösen und auflocken. Mais aussi pour démonter ces deux lignes et ces fausses indifférences qui sont faites. Vielleicht fühlt ihr euch jetzt betrogen, aber in der Tatsache ist es unmöglich, diese Zitate richtig zuzuordnen. Peut-être vous êtes un peu vexé maintenant, mais je sais que il est impossible de déterminer vraiment selon grâce à ces textes qui est l'auteur. Wenn ihr es geschafft habt, dann nur durch Zufall. Et si vous avez réussi, c'est que grâce à la chance. Das einzige Zitat, das offensichtlich aus der Reihe tanzt, ist jenes von Laclau und Mouffe, Nummer 4. La seule citation qui évidemment fait saute de la ligne, c'est la citation numéro 4, qui est de Chantal et Mouffe. Das sich vom marxistischen Klassenverständnis distanziert. Qui se distancie de la conception de classe marxiste. Man könnte natürlich argumentieren, das sei manipulativ und das stimmt ganz sicher auch. Vous pouvez donc argumenter que j'ai été manipulatif et je vous donne raison. Weil mit aus dem Zusammenhang gerissenen Zitaten kann man auch so einiges untermauern, was nicht der Realität entspricht. Parce que à l'aide de citations arrachées de leur contexte, on peut prouver un peu tout ce qu'on veut. Und genau das ist auch eine der Hauptlektionen, die wir bei der Auseinandersetzung mit Gramsci sehen. Et on est ainsi déjà à une des lections principales de ma présentation, qu'on voit aussi avec l'utilisation des idées de Gramsci. Aber wir wollen dem ja jetzt auch Argumente folgen lassen. Et je laisse donc suivre des arguments pour souligner ce que je dis. Gramsci war ein Marxist und damit ein Revolutionär. Gramsci a été un marxiste et donc un révolutionnaire. Er ist im Alter von 46 Jahren im Jahr 1937 im faschistischen Gefängnis gestorben. Et avec l'âge de 46 ans, il est mort dans les prisons fascistes en 1937. Die gesamten mindestens 22 Jahre seines letzten Jahres seines viel zu kurzen Lebens hat er damit verbracht, sich dem revolutionären Kampf zu widmen. Il a passé ses dernières 22 années de sa vie en dédication à la lutte révolutionnaire et auquel il a donc donné sa vie. Aber gegenüber den gesamten reformistischen Interpretationen sind die Marxisten, die den revolutionären Gramsci verteidigen würden, in einer verschwindend kleinen Minderheit. Mais en opposition à tous les différents courants réformistes qui interprètent et qui prennent les visions ou qui disent prendre les visions de Gramsci, les marxistes qui défendent le révolutionnaire marxiste sont une minorité tout petite. Man kann sich daher fragen, ob es sich überhaupt lohnt, bei dieser Ausgangslage überhaupt für ein korrekteres Verständnis oder um einen korrekteren Umgang mit Gramsci's Vermächtnis zu kämpfen. Et du point de vue de ce rapport de force, on peut se demander si ça vaut la peine de lutter pour une interprétation plus correcte, plus précise de la pensée de Gramsci. Aus meiner Sicht lohnt es sich nicht nur, sondern ist sogar eine Notwendigkeit, und zwar aus zwei Gründen. Et de mon point de vue, ça vaut pas seulement la peine, mais c'est juste nécessaire pour deux raisons. Erstens gilt unser politischer Kampf nicht nur der Bourgeoisie, sondern auch dem Reformismus, der zur Ohnmacht des Proletariats führt. Selon moi, notre lutte, elle vise pas uniquement la bourgeoisie, mais aussi le réformisme qui amène le prolétariat. Gramsci und vor allem seine postmodernen Nachfolger dienen heute als wichtige Stütze des linken Reformismus insbesondere. Gramsci et aussi des gens qui lui suivent de la tendance postmoderne sont aujourd'hui une des piliers les plus importants des réformistes de gauche. Und es ist eine Notwendigkeit, dem auch theoretisch zu begegnen. Et il devient donc une nécessité de répondre à ce courant du réformisme de aussi d'une manière théorique. Und zweitens bin ich persönlich überzeugt, dass Gramscis Ideen selbst helfen, den Marxismus insgesamt besser zu verstehen. Et moi je suis convaincu que les idées de Gramsci nous aident de comprendre mieux le marxisme en tant que tel. Hier und heute werden wir leider nicht darüber hinauskommen, die wichtigsten Mythen und falschen Vorstellungen zu kritisieren. Aujourd'hui, nous arriverons malheureusement pas à aller plus loin que de contrer les mythes les plus importants sur les conceptions. Dabei werden wir zwar einige seiner Ideen sehen, aber es wird nicht möglich sein, seine politischen Ideen systematisch anzuschauen. Nous allons rencontrer plusieurs de ses conceptions clés, mais c'est pas possible aujourd'hui d'expliquer, d'aller en profondeur sur la majorité d'eux. Ich muss euch jetzt schon enttäuschen, es wird nicht möglich sein, hier die Hegemonie-Theorie im Detail oder auch nur annähernd gerecht zu erklären. Et je dois vous décevoir, ça va pas être possible d'expliquer sa théorie sur l'hégémonie d'une manière qui lui convient. Und das ist natürlich sehr schade, aber das ist nun mal die Ausgangslage, vor die wir gestellt sind. C'est évidemment dommage, mais c'est juste la situation qui pose ce cadre. Wahr ist, dass man nicht die Kriegsform wählen kann, die man will, es sei denn, man verfügt über eine erdrückende Überlegenheit über den Feind. Il est la vérité que la forme de la guerre devant laquelle on est posé, on ne peut pas la choisir, sauf si on compte une puissance sur aplastante sur l'ennemi. Dieser Satz von Gramsci aus den Gefängnisheften, der für den Klassenkampf sehr wichtig ist, gilt auch für die Auseinandersetzung mit Gramsci selbst. Cette phrase de Gramsci qui correspond à la lutte de classe et correspond également à la pensée de Gramsci en tant que tel. Wie schon gesagt, gibt es jetzt zuerst den ersten Teil und der wird darin bestehen, eben das politische Leben von Gramsci anzuschauen. On procède donc à la première partie qui va parler de la vie de Gramsci. Dann gibt es eine kleine Pause und im zweiten Teil schauen wir dann die reformistische Auslegung noch mehr im Detail an. Et après une pause, on regarde l'interprétation réformiste de cette pensée de Gramsci. Um sie natürlich richtig zu stellen. Ou afin de la corriger. Vieles von dem, was wir heute sagen werden, dreht sich um die Frage von Reformismus versus revolutionärem Marxismus. Le thème principal qui revient dans la présentation, c'est poser le réformisme contre le marxisme révolutionnaire. Und es ist wichtig zu wissen, was damit gemeint oder eben nicht gemeint ist. Et il est donc important de savoir qu'est-ce qu'on considère vraiment avec ces mots. Wir Marxisten lehnen nicht einfach Reformen ab, sondern sind überzeugt, dass Verbesserungen innerhalb dieser Gesellschaft eine Notwendigkeit sind. Nous en tant que Marxistes, on n'est pas contre les réformes, mais nous sommes convaincus que les luttes pour les améliorations immédiates des conditions de vie sont nécessaires dans le capitalisme. Aber Reformen sind kein Selbstzweck. Mais c'est pas un but en soi. Sie müssen erstens der Hebung des Klassenbewusstseins dienen. Ils doivent servir à l'amélioration de la conscience de classe. Und zweitens dem Organisationsgrad der Arbeiterklasse. Et en deuxième point, servir à augmenter le degré d'organisation de la classe. Sie müssen in eine revolutionäre Perspektive eingebettet sein, die immer auf den Bruch mit dieser Gesellschaft hinzielt. Ils doivent être intégrés dans une perspective révolutionnaire qui vise toujours de rompre avec le cadre capitaliste. Die Beschränktheit des Reformismus liegt nicht in den Reformen selbst. La limitation du réformisme ne se trouve pas dans les réformes. Sondern darin, dass sich der Kampf für unmittelbare Reformen verselbstständigt und damit in einen Gegensatz gerät zur Überwindung des Kapitalismus. Mais que la lutte pour les améliorations immédiates s'autonomise et se met dans une contradiction avec le dépassement du cadre de l'ordre régnant. Ich möchte nun direkt zu Gramscis politischem Leben springen, ohne groß auf seinen Hintergrund einzugehen. J'aimerais donc sauter rapidement à la vie de Gramsci sans expliquer vraiment d'où il vient. Das könnt ihr alle selbst im Internet nachschauen. Je vous réfère à Internet. Nur so viel, Gramsci stammt aus armen Verhältnissen aus Sardinien, das damals noch sehr unterentwickelt und stark bäuerlich geprägt war. Juste autant, Gramsci vient d'une couche sociale très pauvre de la Sardine. So then, 1911, im Alter von 20 Jahren, erhielt er ein Stipendium und zog für Studium nach Turin. En 1911, il a reçu une bourse qui lui permet avec 20 années de déménager à d'étudier à Turin. Der Kontrast zu seiner sardischen Heimat war riesig. Et la différence avec son terre natale de la Sardaigne est énorme. Turin war die industrielle Hochburg Italiens und hatte eine blühende sozialistische Arbeiterbewegung. Turin, à cette époque, était la ville industrialisée d'Italie et comptait une vie ouvrière très florissante. Gramsci selbst war ab 1913 selbst bei vielen Streiks und bei proletarischen Arbeitskämpfen dabei und hat sich in den Bewegungen der revolutionären Gruppen bewegt. Et Gramsci a participé lui-même à un grand nombre de grèves et de luttes ouvrières. Et il a bougé dans la gauche révolutionnaire de cette période. In der Zeit des Ersten Weltkrieges begann er selbst für sozialistische Zeitungen zu schreiben, legte 1915 sein Studium nieder und begann Vollzeit für die Redaktion der sozialistischen Parteizeitung in Turin zu arbeiten. Pendant la Première Guerre mondiale, il a commencé à écrire lui-même pour des presses socialistes. Et en 1915, il a arrêté ses études afin de se dédier en plein temps à la rédaction du journal du PSI à Turin. Gegen Kriegsende war die Situation in Italien wie in vielen anderen europäischen Ländern äußerst explosiv. Et à la fin de la guerre, la situation en Italie comme aussi dans d'autres pays européens a été très explosive. Die Preise stiegen, der Lebensstandard sank. Und auf der anderen Seite hatten die industriellen Kapitalisten während dem Krieg enorme Kriegsprofite angehäuft. La vie est devenue plus chère, les conditions de vie ont baissé. Et pendant la guerre, pourtant, les capitalistes industriels, ils ont fait des profits énormes sur le dos de la production militaire. Gleichzeitig stieg der Unmut auch in den ländlichen Regionen im Süden. Et en même temps, cette radicalisation a aussi pris place dans le sud de l'Italie qui était plus paysan. Wo die armen Bauern die Schnauze voll hatten von den erzwungenen Ernteabgaben, von der Wehrpflicht und von den Opfern des Krieges. Où les paysans pauvres, ils ont eu marre de être tirés dans la guerre et notamment sur l'imposition de leur moisson. Der Klassenkampf spitzte sich bis aufs Höchste zu und führte direkt in die sogenannten zwei roten Jahre 1919 und 1920. La lutte de classe a suivi une escalation continue qui a fini en 1919 et 20 dans les deux années rouges. Das sogenannte Biennio Rosso. Le soi-disant Biennio Rosso. Das war eine klare revolutionäre Phase, in der sich das Kräfteverhältnis ganz eindeutig zugunsten des Proletariats verschob. C'était clairement une phase révolutionnaire dans laquelle le rapport de force a penché vers le prolétariat. Die wichtigste Arbeiterorganisation in Italien, der Allgemeine Gewerkschaftsbund, wuchs in diesen zwei Jahren von 250.000 Mitgliedern auf 2 Millionen. L'organisation ouvrière la plus importante d'Italie, la centrale syndicale, elle a connu une croissance en deux années de 250 000 membres à 2 millions. Die sozialistische Partei wuchs vor dem Krieg, von 50.000 auf 300.000 Mitgliedern. Et le Parti socialiste, s'est accru avant la guerre de 50 000 à 300 000 membres. Und Ende 1919, in den ersten Wahlen seit Kriegsende, wurde die PSI, die Sozialistische Partei, mit Abstand zur stärksten Kraft. Et en automne 1919, dans les premières élections depuis la fin de la guerre, le PSI est devenu la force politique incontestablement la plus importante du pays. Aber diese Organisationen, die traditionellen Organisationen der Arbeiterklasse, waren in keiner Hinsicht bereit, diese enorme proletarische Energie aufzunehmen, die jetzt freigesetzt wurde. Mais les organisations ouvrières traditionnelles de l'Italie ont été en aucun cas prêts à prendre et à focaliser toute cette énergie prolétaire qui a été libérée maintenant dans cette période. Und sie waren erst recht nicht bereit, dieser Energie der Massen eine Form zu geben, die diesen Massen erlaubt hätte, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Et ils étaient encore moins prêts de donner à cette énergie une forme qui auraient permis aux masses de prendre leur sort dans leurs propres mains. Turin galt den Arbeiterinnen und Arbeitern in Italien als das Petrograd der italienischen Revolution. Pour les ouvriers italiens, le Turin a été connu comme le Petrograd italien. Mit seiner massiven Arbeiterbewegung war es das Zentrum der fühlbar nahen kommunistischen Revolution. Avec ses bataillons ouvriers énormes, il a été le centre d'une révolution communiste qu'on commençait à sentir partout. In der Hochphase der beiden roten Jahre bildeten sich in Turin Rätestrukturen in fast allen Fabriken aus. Sur le zénith de ces deux années rouges, on a vu la croissance de structures de conseil partout dans le Turin. Im April 1920 legte ein Generalstreik die gesamte Stadt lahm. En avril 1920, un grève générale a mis en halt toute la ville de Turin. Und im September besetzten die Arbeiter nicht nur in Turin, aber vor allem in Turin die Fabriken und begannen die Produktion demokratisch zu planen. Et à partir de septembre, les ouvriers de Turin, mais aussi au-delà, ont commencé à occuper les fabriques et commencé à produire sous leur contrôle démocratique. Die Bourgeoisie und der Staat waren völlig ohnmächtig und die Macht lag tatsächlich in den Händen des Proletariats. La bourgeoisie et l'État ont été totalement impuissants et le pouvoir lié était tangible dans les mains des ouvriers. Gramsci selbst hatte einigen Einfluss darauf, wie diese Bewegung verlief. Gramsci a eu lui-même une certaine influence sur comment déroulaient ces mouvements. Er hatte 1919 mit ein paar Turiner Freunden die Wochenzeitung L'Ordine Nuovo gegründet. Il a fondé en 1919 le courant hebdomadaire L'Ordine Nuovo. Er hatte die Lektionen der russischen Revolution besser verstanden als seine italienischen Genossen. Il a compris les leçons de la révolution russe mieux que tous ses camarades italiens. Die Arbeiterklasse kann nicht einfach den Staat übernehmen oder direkt den Staat zu zerschlagen, um unmittelbar direkt den Sozialismus aufzubauen. La classe ouvrière, elle ne peut pas reprendre l'état bourgeoisie en tant que tel, l'état bourgeois en tant que tel, mais elle ne peut pas non plus juste le détruire et passer à la construction socialiste directement. Die Arbeiterinnen müssen ihren eigenen demokratischen Strukturen bereits vor der Machtergreifung ausbilden als Rohform des kommenden Arbeiterstaates. Les ouvriers, ils doivent développer des structures à leur image déjà avant la prise du pouvoir en tant que échafaudage cru d'un état ouvrier futur. Gramsci ging davon aus, dass die Sowjets, also die Räte, der organische Ausdruck der Arbeiter sind, die sich selbst für ihre Befreiung organisieren. Gramsci est passé du concept que les Sowjets, les conseils sont l'expression organique des ouvriers qui s'organisent pour la émancipation. In der Ordine Nuovo weibelt er dafür, in allen Turiner Fabriken Rätestrukturen aufzubauen. Dans son ordine nuovo, il défendait l'idée que tous les fabriques ouvrières de Turin devraient construire des structures de conseil. Und tatsächlich hatte er damit genau den Nerv der Turiner Arbeiter getroffen. Et avec cette position, il a directement touché le nerf des ouvriers de Turin. Ab September 1919 begannen die Arbeiter vor allem zuerst in der Metallindustrie Fabrikräte auszubilden, aufzubauen. À partir de septembre 1919, les ouvriers et notamment en premier les métallos, ils ont commencé à créer des conseils de fabrique. Bereits Ende des Jahres waren in Turin 150.000 in Fabrikräten organisiert. Et déjà à la fin de l'année 1919, plus que 150 000 ouvriers ont été organisés dans des conseils de fabrique. Gramsci erkannte, dass der direkte Kampf für den Aufbau von demokratischen Strukturen das Bewusstsein selbst der Arbeiter verändert. Gramsci a vu que la construction directe de ces structures, de ses propres structures, changeait la conscience des ouvriers. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei Gramsci immer zentral bleiben wird und in seiner Hegemonietheorie im Gefängnis weiter ausgearbeitet wird. Ceci est un point très important. Que Gramsci maintient en tant que dans le centre de sa théorie d'hégémonie qu'il développera mieux dans la prison. Indem sich die Arbeiter in demokratischen Strukturen zusammenschließen, verändert sich ihr Bewusstsein, überwinden sie ihren engen Blick und erkennen das Interesse der Arbeiterklasse als Ganzem. Dans le pas qui va à l'auto-organisation dans les structures démocratiques des ouvriers, les ouvriers, ils changent eux-mêmes leur propre conscience, dépassent leur vue serrée, cadrée et reconnaissent l'intérêt global de la classe ouvrière. Verschiedene Berufsgruppen der Lohnabhängigen können ganz verschiedene unmittelbare Interessen haben. Différents groupes de, d'employés dans la classe prolétaire peuvent avoir des intérêts très divergents. Die Hegemonie besteht genau darin, dieses sogenannte korporatistische Interesse zu überwinden und die Klasse als Ganzes zu vereinen und zu führen. L'hégémonie veut dire de dépasser ces intérêts corporatistes, comme on les nomme, et de s'unir dans une classe globalement. Und genau das ist es, was das Zitat Nummer 2 wunderbar zusammenfasst. C'est ce que résume très clairement la citation numéro 2. Solange die Idee der Hegemonie verleugnet oder sich ihr nicht bewusst ist, ist die Klasse vom Standpunkt des Marxismus aus gesehen keine Klasse oder noch keine Klasse, sondern eine Zunft oder die Summe von verschiedenen Zünften. Es ist das Bewusstsein über die Idee der Hegemonie und ihre Umsetzung durch die eigenen Aktivitäten, die die Gesamtheit der Zünfte zu einer Klasse machen. Tant qu'elle nie l'idée de l'hégémonie ou n'est pas consciente, la classe n'est pas une classe du point de vue marxiste. Ou pas encore une classe, sinon une corporation ou la somme totale de différentes corporations. C'est la conscience de l'idée de l'hégémonie et son application à travers les propres activités qui fait de la somme des corporations une classe. Nur stammt dieses Zitat eben weder von Gramsci in dieser Situation noch vom späten Gramsci in den Gefängnisheften, sondern von Lenin. C'est juste que cette citation, elle vient ni de Gramsci dans cette situation, ni d'un Gramsci tardif. Zurück zum Kampf des Turiner Proletariats. Mais retour à la lutte du prolétariat turinois. Gramsci wies korrekterweise darauf hin, dass sich der Kampf des Turiner Proletariats regional ausdehnen muss und vor allem auch mit den Kämpfen der armen Bauern im Süden verbunden werden muss. Gramsci a mis l'attention sur le fait que la lutte doit s'étendre au niveau géographique. Et notamment s'unir avec les luttes des paysans pauvres du sud de l'Italie. Aber die Turiner Arbeiterbewegung blieb isoliert. Mais le mouvement ouvrier turinois est resté isolé. Sie stieß auf den heftigen Widerstand der bürokratischen Arbeiterorganisationen. Cette idée a rencontré la résistance forte de la direction de la bureaucratie des organisations traditionnelles. Die Bürokraten fürchteten in jeder Aktion der demokratischen Selbstorganisierung der Arbeiter ihren eigenen Einflussverlust auf die Arbeitenden. Les bureaucrates syndicales craignaient dans chaque acte d'auto-organisation du prolétariat la perte de leur influence sur le mouvement ouvrier. Ich springe jetzt ein bisschen, weil die Zeit drängt, und damit kommen wir eigentlich direkt zum Zitat Nummer 5. Je saute maintenant parce qu'on est bien avancé dans le temps. J'arrive à la situation numéro 5. Die sozialistische Partei hat es nicht einmal versucht, das Reich der verbalen Beteuerungen zu verlassen. Sie hat den Arbeitern und Bauern keine konkrete Anleitung zur wirklichen Erneuerung der Institutionen gegeben. Für die dritte Internationale, also für die kommunistische Internationale, bedeutet die Revolution machen, den Sowjets die Macht zu geben und für die kommunistische Mehrheit innerhalb der Sowjets zu kämpfen. Für die dritte Internationale bedeutet revolutionär zu sein, aus dem Reich des gewerkschaftlichen Korporatismus und der sektiererischen Aktivität auszubrechen und die Bewegung in den Massen der Menschen zu sehen, die eine Form suchen und darauf hinzuarbeiten, dass diese Form das Rätesystem ist. Le Parti Socialiste n'a même pas essayé de dépasser le royaume des protestations verbales. Il n'a pas donné aux travailleurs et paysans une instruction concrète pour le véritable renouvellement des institutions. Pour la 3e internationale, qui est l'internationale communiste, faire la révolution signifie de donner le pouvoir aux soviets et de lutter au sein des soviets pour une majorité communiste. Pour la 3e internationale, être révolutionnaire signifie de dépasser le royaume du corporatisme syndical et s'évader de l'activité sectaire du parti et de voir le mouvement dans les masses humaines qui cherchent une forme et de travailler pour que cette forme soit le système de conseil. Und genau das ist eben ein Zeitzeugnis des jungen Gramsci. Am Ende blieb die sozialistische Partei auf nationaler Ebene völlig passiv und der Arbeiter, der Gewerkschaftsbund, der Allgemeine Gewerkschaftsbund arbeitete einen Deal mit den Kapitalisten und der Regierung vor allem aus. Parce qu'en fin de compte, le Parti Socialiste est devenu totalement passif au niveau national et terminait cette période par une négociation, un deal avec le gouvernement. Und dieser Deal war in gewerkschaftlicher Hinsicht ein voller Erfolg. Sie haben eigentlich alle Forderungen durchgebracht. Et au niveau syndical, cet accord a été un succès énorme parce qu'ils ont pu faire accepter toutes leurs revendications. In Wahrheit war es aber die größtmögliche Niederlage der Arbeiterklasse. Mais en vérité, c'était la plus grande défaite de la classe ouvrière. Denn die Bourgeoisie, die sammelte konnte ihre Kräfte sammeln und rüstete zum Gegenangriff zur Wiederherstellung der alten Ordnung. Elle a permis à la bourgeoisie de reconstruire ses forces et de se préparer à une riposte et la reconstruction de l'ancien ordre. Faschistische Banden griffen schon kurz nach den Fabrikbesetzungen die Massen an und die Syndikalisten. Peu après les occupations de fabriques, des groupements fascistes ont commencé à attaquer les masses. Et les syndicalistes. Et notamment les syndicalistes. Und zerschlugen im Auftrag der Großgrundbesitzer und der Kapitalisten jeden Streik und jede Bewegung der Lohnabhängigen. Et ont attaqué et détruit dans l'intérêt des grands propriétaires terriens et des capitalistes tous les différents luttes et grèves des ouvriers. Nur zwei Jahre nach dem Ende der Fabrikbesetzung griff Mussolini im Marsch auf Rom nach der Macht. Seulement deux années après la vague d'occupation de fabriques, Mussolini a étendu la main avec la marche sur Rome au pouvoir. Das Aufkommen des Faschismus in Italien ist das direkte Resultat des reformistischen Verrats und der leeren revolutionären Phrasen der sozialistischen Partei. La montée du fascisme en Italie est le résultat direct de la trahison du réformisme et des phrases vides révolutionnaires des révolutionnaires vides des socialistes. In der Dialektik der Geschichte sind Revolution und Kontrrevolution zwei Seiten des gleichen Prozesses. Dans la dialectique de l'histoire, la révolution et la contre-révolution sont les deux côtés de la même monnaie et de la même développement. Sie sind Ausdruck einer gesellschaftlichen Ordnung, die ihre innere Stabilität, ihre innere Grundlage verloren hat und ihre Krise nicht mehr mit eigenen Mitteln lösen kann. Ils sont expression d'un ordre sociétal qui a perdu sa base. Et qui, dans sa contradiction interne, ne peut pas trouver une solution avec ses propres moyens. In solchen revolutionären Phasen werden die Reformisten immer davor warnen, dass eine Revolution machen, Blut vergießen, eine internationale Blockade und eigentlich einfach den Suizid des Proletariats bedeutet. Dans des phases révolutionnaires, les réformistes vont toujours nous prévenir de faire attention qu'une révolution va dire verser du sang, être une guerre civile et aussi d'avoir un blocus international envers le pays. En bref, ils disent que chaque tentation des révolutionnaires va terminer dans le suicide du prolétariat. Aber in einer solchen revolutionären Situation ist die Alternative zur Revolution nicht keine Revolution, sondern der Terror der Kontrrevolution. Mais en vérité, dans une telle situation révolutionnaire, l'alternative à la révolution, c'est pas ne pas faire la révolution, mais juste le terror de la contre-révolution. In einer solchen Situation, die Revolution zu verhindern und verhindern, dass sie sich ausbreitet, ist ein Verbrechen gegen die Menschheit. Dans une telle situation, de freiner le prolétariat et notamment de freiner l'extension de la révolution est un crime contre l'humanité. Es ist eine traurige Ironie der Geschichte, dass die Reformisten immer davor warnen, dass eine Revolution Blutvergießen bedeutet. C'est une triste ironie de l'histoire que les réformistes nous avertissent toujours que un essai de révolution veut dire verser du sang. Und genau diese Haltung in Wahrheit das größte Blutvergießen herbeiführt. Parce que c'est cette position qui termine en fin de compte, en vérité, toujours dans le plus grand terreur et le plus grand versement de sang. Gramsci war in dieser Phase in der italienischen Arbeiterbewegung der Einzige, der eine korrekte Linie hatte. Dans cette phase du mouvement ouvrier italien, Gramsci était le seul qui avait une ligne politique correcte. Aber der Einfluss von ihm und seiner Turin-Gruppe blieb auf Turin selbst begrenzt. Mais l'influence de lui et sa groupe reste limitée à la ville de Turin. Und Gramsci selbst hatte die Notwendigkeit, in der gesamten PSC, also sozialistischen Partei, Gruppen auf nationaler Ebene auszubilden, erst im Nachhinein erkannt, dass es bereits zu spät war. Gramsci a reconnu la nécessité de construire au niveau national, dont le Parti Socialiste Italien, des groupes de son courant, seulement beaucoup plus tard. Nach dem Verrat der reformistischen Führung und der bürokratischen Führung der Arbeiterbewegung war für die Kommunisten innerhalb der sozialistischen Partei klar, dass die Einheit der Partei nicht aufrechterhalten werden kann. Après la trahison de la direction du mouvement ouvrier pour les communistes au sein du Parti socialiste italien a été clair que l'unité du parti ne peut pas être maintenue beaucoup plus longtemps. Im Januar 1921 gründeten sie die Kommunistische Partei Italiens, die KPI. En janvier 1921, ils ont fondé le Parti communiste italien. Aber eben weil Gramsci auf nationaler Ebene keinen Rückhalt genoss, musste er sich vorerst mit einer untergeordneten Rolle innerhalb der Partei zufrieden geben. Mais parce que Gramsci, au niveau national, n'avait pas beaucoup de soutien, il a dû accepter une position de minorité. Innerhalb der neuen kommunistischen Partei war Amadeo Bordiga der unumstrittene Führer. Dans le nouveau parti communiste, Amadeo Bordiga était le dirigeant incontesté. Unter seiner Leitung hatte die junge KPI nicht nur wenige Mitglieder, sondern auch eine völlig falsche, sektiererische und linksradikale Linie. Sous sa direction, le jeune KPI, le PCI, n'a pas seulement eu peu de membres, mais aussi une ligne gauchiste, sektär et entièrement fausse. Die kommunistische Internationale unter Lenin und Trotsky hat im gleichen Jahr die sogenannte Einheitsfront zur taktischen Linie erklärt. L'international communiste, sous la direction de Lenin Trotsky, a mis le mot d'ordre du Front unique, sa ligne tactique générale. Das heißt, dass die kommunistischen Parteien sich gemeinsam oder sich mit den anderen Arbeiterorganisationen verbünden sollen. Ce qui veut dire que les partis communistes devraient s'unir ou au moins s'allier avec les autres partis réformistes. Gerade in Italien auch, insbesondere um sich zusammen gegen den Faschismus zu verteidigen. Et ceci particulièrement en Italie, afin de se défendre en unité contre le fascisme. Und allgemeiner, um im gemeinsamen Kampf an der Seite der reformistischen Organisationen die Massen in diesen Parteien, also nicht die Führungen, sondern die Massen von der Überlegenheit der revolutionären marxistischen Methoden zu überzeugen. Et au niveau plus général, cette tactique avait le but de gagner les bases, pas les dirigeants, mais les bases des mouvements réformistes dans la lutte et le combat commun. Aber Bordiga und die KPI lehnten das vehement ab. Mais Bordiga et le PCI en général ont refusé cette ligne. Sie waren überzeugt, dass die Reformisten genauso schlimm seien wie die Faschisten. Ils ont été convaincus que les réformistes sont également pire que les fascistes. Aussi pire que les fascistes. Seite an Seite mit ihnen zu gehen kam nicht in Frage. De marcher épaule à épaule avec eux n'était pas question. Sie verschlossen sich so die Tür, zusammen mit anderen Arbeiterorganisationen gemeinsam gegen den Faschismus zu kämpfen. Et ils se sont fermés eux-mêmes donc la porte envers les autres organisations ouvrières afin de lutter en commun et ils sont restés sans pouvoir et entièrement isolés. Gramsci war unmittelbar nach der Gründung der KPI selbst nicht überzeugt von der Linie der Einheitsfront und war geblendet von Bordigas Linksradikalismus. Immédiatement après la fondation du PCI, Gramsci lui-même n'était pas encore convaincu de l'idée de ce front unique. Il était aveuglé par le gauchisme de Bordiga. 1922 wurde er ins Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale gewählt und zog nach Moskau. En 1922, il a été élu au comité exécutif de l'International communiste et a donc déménagé à Moscou. Und dort ließ er sich von den Führern und vor allem auch von Trotzki innerhalb der Kommunistischen Internationale von der Richtigkeit der Einheitsfront überzeugen. Et c'est là-bas qu'il a été convaincu par les dirigeants de l'International et notamment de Trotzki de la nécessité du Front unique. Als Bordiga 1923 von den Faschisten verhaftet wurde, beschloss die Komintern, die Parteiführung unter Bordiga-Mehrheit aus dem Ausland abzusetzen und aus dem Ausland unter Gramsci's Führung neu zu organisieren. Quand Bordiga était arrêté en 1923 par les fascistes, l'internationale communiste a décidé, depuis l'extérieur du pays, de remplacer toute la direction du parti, majoritairement des Suisses qui suivaient majoritairement Bordiga, et de les reconstruire à l'exil par Gramsci. Dann ab 1925, Entschuldigung, zuerst musste er nach Italien zurückkehren, wurde er ins Parlament gewählt und wagte sich unter dem Schutz der parlamentarischen Immunität eben zurückzukehren nach Italien. En avril 1924, Gramsci a été élu dans le Parlement italien et en tant sous l'immunité parlementaire, il a pris le courage de retourner en Italie. Und ab 1925 war er dann der Generalsekretär der Kommunistischen Partei. A partir de 1925, il était le secrétaire général du parti. Und er begann die politische Linie besser auszurichten und gegen den sektierischen Charakter der Partei und gegen den Linksradikalismus zu kämpfen. Et il a donc essayé ou il a commencé de lutter pour un changement de politique du parti. Contre la position sectaire et les tendances gauchistes. Aber tatsächlich hatte Gramsci niemals auch nur annähernd die Mehrheit hinter sich. Die Parteibasis stand immer noch hinter Amadeo Bordiga. Mais en réalité, Gramsci n'a jamais proche d'avoir une majorité derrière lui, parce que la base du parti a été de manière stable derrière Bordiga. Und zu genau dieser Zeit hatte Stalin in Russland seine Macht gesichert und eröffnete den Kampf auf die politische Linke und insbesondere auch auf Trotzki. Et cette période, c'est la même dans laquelle Stalin a pris le pouvoir ou s'est assuré du pouvoir en Russie et a commencé sa lutte contre la gauche du parti et notamment contre Trotzki. Und auch in Italien wurde zu dieser Zeit der Kampf, der Angriff auf die Parteilinke, so falsch ihre tatsächliche Linie auch war, mit völlig undemokratischen und autoritären Mitteln geführt und die Linke wurde ausgeschaltet. Et en Italie également, la lutte a été, même si la ligne politique était totalement fausse, la lutte contre cette politique a été menée avec des moyens très autoritaires et antidemokratiques. Und zwischen 1924 und 1926 war Gramscis Rolle selbst in diesem Prozess alles andere als sauber. Et entre 24 et 26, également le rôle de Gramsci lui-même dans ce processus n'a été loin de propre. Und das stellt uns auf die Frage nach dem widersprüchlichen Verhältnis von Gramsci zum Stalinismus. Et ceci pose donc devant nous la relation contradictoire entre Gramsci et le Stalinisme. Gramsci wollte sich lange nicht in den Stalin-Trotzki-Konflikt einmischen und hat sich niemals klar und bedingungslos hinter Stalin gestellt. Gramsci a essayé de se tenir à l'abri pendant longtemps dans cette querelle, le conflit entre Stalin et Trotsky. Et il s'est jamais mis inconditionnellement derrière Stalin. Aber 1926 war er eindeutig näher an Stalins Position als an Trotzkis. Mais en 1926, il a été clairement plus proche de la position de Staline que celle de Trotsky. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Ceci s'explique pour différentes raisons. Aber der Hauptgrund besteht eigentlich darin, dass Gramsci davon ausging, dass in dieser schweren internationalen Situation, vor allem auch mit der Gefahr des Faschismus, mais la raison principale, c'est qu'il est parti du concept que dans cette situation très difficile au niveau international et surtout le danger du fascisme. Dass in dieser schwierigen Situation eine Spaltung der wichtigsten kommunistischen Partei, der russischen kommunistischen Partei, das Scheitern der internationalen kommunistischen Bewegung und der gesamten Weltrevolution bedeuten würde. Il a été convaincu qu'une scission dans le parti le plus important, le parti russe, signifiait la fin et la déroute de tout le mouvement communiste international et en bref de la révolution mondiale. Er hatte in dieser Situation nicht gesehen, dass gerade der Sieg der stalinistischen Mehrheit den größten Schlag für die Weltrevolution bedeutet. Il n'a pas vu que le succès de la fraction stalinienne était en réalité le plus grand coup contre la révolution mondiale. Aber Gramsci blieb, wie gesagt, in seiner Unterstützung der stalinistischen Mehrheit bis 1926 sehr vorsichtig und nicht kritiklos. Mais son soutien de la majorité stalinienne a été jusqu'en 1926 très, très limité et avec critique. Wir können nicht wissen, wie von da an sich seine Positionen an der Spitze der kommunistischen Partei in Bezug auf die Frage des Stalinismus noch verändert hätten. Nous pouvons pas savoir comment sa position envers le stalinisme aurait évolué au-delà de 1926. Ende 1926 wurde er trotz seiner parlamentarischen Immunität von den Faschisten verhaftet und damit von der politischen Praxis abgeschnitten. À la fin de l'année, il était arrêté par le fascisme malgré son immunité parlementaire. Et donc coupé de la politique pratique. Was wir aber wissen, ist, dass Gramsci spätestens 1930 im Gefängnis mit dem Stalinismus und der offiziellen Linie der KPI und der Komintern gebrochen hat. Ce qui est connu, c'est que au plus tard, en 1930, dans la prison, Gramsci il a officiellement brisé avec la ligne de l'International communiste et du PCI. In dieser Zeit, also anfangs 1929, erhielt Gramsci im Gefängnis auch die Erlaubnis zu schreiben. Au début 1929, Gramsci a reçu la permission au prison d'écrire. Und begann mit den ersten Notizen, die später 32 Hefte füllten und als die Gefängnishefte bekannt sind. Il commençait de prendre ses premières notes et d'écrire ce que deviendront les 32 cahiers. Diese Notizen und Aufsätze sind mal mehr und mal weniger systematisch und gehen von Religionskritik oder Religionsanalyse über Literaturkritik und Kulturkritik bis zu über Staatstheorie zu ökonomischen Analysen. Ces notes sont très divers et qui vont de différents thèmes qui sont un peu systématiques et qui touchent différents thèmes comme la littérature, la critique littéraire, les analyses religieuses. La théorie d'État ou des analyses précises économiques. Aber anders als oft behauptet wird, steht die politische Dimension immer im Zentrum seiner Auseinandersetzungen. Mais en opposition à ce qui est souvent dit, la question et la dimension politique est toujours au centre. Und anders als oft behauptet wird, hat er die revolutionäre Perspektive niemals aufgegeben. Et en opposition à ce qu'on dit, Gramsci n'a jamais renoncé à sa perspective révolutionnaire. Und eine sorgfältige Lektüre macht das offensichtlich. Et une lecture minutieuse prouve ça immédiatement. Und noch offensichtlicher wird es, wenn man sich auf die Zeugenaussagen von einigen seiner Mitinsassen im Gefängnis stützt. Et ceci devient encore plus évident si on se pose sur les témoignages de les peu nombreuses conjointes ou co-prisonniers de Gramsci. Und ihr seht das am Zitat Nummer 3. Das sind Worte von Gramsci aus dem Jahr 1930, also zur Zeit, zum Beginn des Schreibens der Gefängnishefte. Je vous réfère à la situation numéro 3, qui sont des mots de Gramsci, en 1930. Und er spricht darin, wie ihr seht, von proletarischer Revolution, Diktatur des Proletariats und von der gewalttätigen Machtergreifung. Et il y parle de la révolution prolétaire, de la dictature du prolétariat et de la prise de pouvoir à travers la force. Und nach der Pause wollen wir uns anschauen, wie aus diesem revolutionären Kämpfer doch ein Reformist werden konnte. Et c'est donc après la pause qu'on regardera comment de cet activiste de la révolution est devenu réformiste sans armes. Und merkt euch oder schreibt euch die Diskussionsbeiträge, die ihr jetzt schon habt, auf und vergesst sie nicht, weil es gibt ja noch einen zweiten Input, bevor es dann zur Diskussion kommt. Et je vous prie de déjà maintenant faire des notes sur d'éventuelles questions, mais aussi de prises de position que vous voulez faire dans la discussion, parce que je vous rappelle qu'on continuera encore avec une petite deuxième partie de la présentation avant de passer à la discussion. Avec la pause. Ja. Gut, vielen Dank für den ersten Teil. Ja, ich würde vorschlagen, wir machen nur eine kurze Pause von 5 Minuten. Also wir können ja, vielen Dank, aber ihr habt mir bereits gesagt, dass niemand die richtigen Lösungen hatte. Ich bin désolé de devoir vous annoncer que personne n'a eu tous les résultats. Das ist gut für mein Budget, aber schlecht für die politische Bewegung. C'est mieux pour mon budget, mais mauvais pour le mouvement politique. Darum sage ich euch, kauft doch dieses Buch einfach selbst. Je vous conseille de vous acheter vous-même ce livre. Ja. Voilà. Also jetzt zu dieser reformistischen Verzerrung, wie man es nennen kann. Passons donc à cet dévisagement réformiste de cet personnage. Zuerst muss man sagen, dass Gramsci zu seinen Lebzeiten nicht die historische Führungsfigur war, weder in der Komintern, also in der kommunistischen Internationale, noch in Italien. D'abord, il faut stipuler que pendant sa vie, Gramsci n'a pas été une figure dirigeante ni dans l'international communiste ni dans le Parti Unitaire. Il n'était pas la figure, quand même une figure importante. Il était quand même une figure, mais pas la figure. Seinen großen Ruhm erlangte eigentlich erst Jahrzehnte später durch Mythen seine Person und durch die verzerrte Rezeption der Gefängnishäfte. Mais il est devenu plus connu des dizaines d'années d'après sa mort à travers des mythes et des travestissements de ses cahiers de prison. Und am Ursprung dieser Verzerrung, stand die stalinistisch degenerierte kommunistische Partei Italiens. Mais la base de cette lecture erronée est à chercher dans la dégénération stalinienne du PCI. Die Gramsci systematisch dafür benutzt hat, jede einzelne ihrer politischen Wendungen ihn zu benutzen und uns diese Wendungen theoretisch zu legitimieren. Qui a utilisé de manière systématique à Gramsci pour légitimer leurs différents virements politiques. Hallo. Also ich soll mit Mikrofon sprechen, weil alle Kaffee wollen in der Pause und es laut wird. Legitimieren. Genau. Und mit der Entwicklung des Stalinismus entstand so eigentlich über die Jahre ein völlig entstellter Gramsci, an den später alle unkritisch angeknüpft haben. Et avec ce virement stalinien se développait à travers les années un Gramsci défiguré, auquel tout le monde a pu reprendre des points de manière critique. Und wir haben hier nicht den Raum, diese Geschichte der Verzerrungen auszuführen. Nous n'avons pas l'espace ici pour aller dans les détails de toutes ces défigurations. Aber ein paar Worte zu der wichtigsten Phase in dieser Hinsicht. Mais quelques mots pour la phase la plus importante. Die 1970er Jahre mit dem sogenannten Eurokommunismus. Qui sont les années 70. Où se développe ce courant qui s'appelle Eurokommunisme. Der Eurokommunismus beschreibt eine Neuausrichtung insbesondere der italienischen, der spanischen und der französischen kommunistischen Partei, die eigentlich mit Moskau brechen wollten. L'eurokommunisme décrit une réorientation des partis communistes notamment en Italie, en Espagne et en France qui voulaient briser avec Moscou. Und die Führungen dieser kommunistischen Parteien erklärten, dass die Bedingungen für den Sozialismus sich eigentlich gegenüber den Bedingungen in Russland im Jahr 1917 fundamental geändert hätten. Les dirigeants de ces partis ont déclaré que les conditions pour le socialisme se sont changées depuis celles de la Russie en 1917. Und deshalb müsse auch die sozialistische Strategie angepasst werden. Et que donc notamment la stratégie devrait être arrangée de la manière devait correspondre à la nouvelle situation. In den westlichen Demokratien in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sei die Vorstellung einer revolutionären Machtübernahme durch das Proletariat überholt. Que dans les démocraties en Ouest de la deuxième partie du XXe siècle, la vision d'une prise de pouvoir révolutionnaire par le prolétariat serait quelque chose de dépassé. Und der Übergang in den Sozialismus sei auch innerhalb der demokratischen existierenden bürgerlichen Institutionen zu vollziehen. Et que la transition au socialisme serait possible dans les conditions, dans les structures démocratiques bourgeoises préexistantes. Und als theoretische Alternative für diesen Bruch, auch theoretischen Bruch mit dem stalinistischen Marxismus-Leninismus, musste Gramsci hinhalten. Et afin de légitimer cette scission avec le marxisme, ils ont utilisé à Gramsci. Die Eurokommunisten behaupteten, in Gramsci's Schriften sei sowohl der Ursprung für einen demokratischen und graduellen Übergang in den Sozialismus zu finden, als auch jener für eine plurale Linke, in der die Arbeiterklasse und vor allem die kommunistische Partei als Führung der Arbeiterklasse nicht mehr die zentrale Rolle spielt. Ils ont stipulé que on peut trouver dans les écrits de Gramsci pas seulement le point initial pour un dépassement graduel et démocratique pour une transition démocratique et graduelle dans le socialisme ou envers le socialisme, comme aussi pour une gauche plurale dans laquelle la classe ouvrière n'aurait plus de position privilégiée. Das waren eben insbesondere diese Konzepte der Hegemonie und des Stellungskrieges, die benutzt wurden, um einen reformistischen Weg in den Sozialismus zu legitimieren. Et sont été les conceptions principaux, l'hégémonie et la guerre de tranchées, qui ont été utilisées afin de légitimer un chemin réformiste au socialisme. Ein anderes wichtiges Konzept von Gramsci, auf das wir heute gar nicht zu sprechen kommen werden, ist der historische Block. Un autre concept qu'on peut pas regarder en profondeur aujourd'hui, c'est celui du bloc historique qui a été réinterprété afin. Und genau dieses Konzept wurde dahingehend uminterpretiert, dass man auch mit bürgerlichen und sogar monarchistischen Parteien Allianzen schmieden soll, um die übelsten Auswüchse des Monopolkapitalismus zu bekämpfen. Reinterpreté de la manière que un bloc avec des forces bourgeois et même monarchistes serait permissible afin de contrebalancer les dégénérescences les plus importantes de la démocratie bourgeoise. Und dies eben insbesondere zur Verteidigung der nationalen Demokratie. Et ceci notamment afin de défendre la démocratie nationale. Und gleichzeitig waren die 1970er Jahre eine sehr turbulente Krise, der großen kapitalistischen Krise, ein Jahrzehnt des revolutionären Aufschwungs weltweit. Et ceci en même temps, les années 70, qui ont été une phase très turbulente, notamment à cause de la grande crise capitaliste qui a amené à un escalage de la lutte de classe et qui a produit des situations révolutionnaires partout dans le monde. Aber die sozialdemokratischen und die kommunistischen und insbesondere eben auch die eurokommunistischen Führungen haben diese Kämpfe überall im bürgerlich-demokratischen Rahmen gehalten. Mais les directions de tous les partis social-démocrates et communistes, et notamment eurocommunistes, ont freiné ces luttes et les ont enfermés dans le cadre bourgeois démocratique. Das Resultat davon war eine weltweite Niederlage der Arbeiterklasse, die direkt den Weg geöffnet hat zur neoliberalen Kontrrevolution. Et le résultat a été un échec international de la classe ouvrière qui a mené directement et préparé le chemin pour ce qu'on appelle la contre-révolution néolibérale. Und diese Niederlage der Arbeiterklasse, die Demoralisierung der Arbeiterklasse und der Linken brachte viele in der Linken dazu, auch noch die letzten Reste des Marxismus über Bord zu werfen. Et cette défaite, le reflux des luttes et la démoralisation généralisée de la gauche a amené beaucoup de jeter les derniers restes du marxisme du bord. Und genau in dieser Zeit und in dieser Konjunktur wurde auch der Abschied und der Tod des Proletariats erklärt. Et c'est dans cette conjoncture que a été exprimée aussi cette pensée dans la mort du prolétariat. Und so erhielten seit den 1980er Jahren die pseudolinken postmodernen Theorien ihren Auftrieb. Et c'est donc à partir des années 80 que des théories pseudo de gauche postmodernes ont connu plus de succès. Diese waren und sind nur die Kehrseite des Neoliberalismus und nicht ihre Alternative, sondern die völlige Kapitulation vor ihm. Et ces théories étaient et sont toujours seulement le reflet du néolibéralisme et une capitulation entière devant le néolibéralisme. Und genau das bekamen auch Gramsci und seine Ideen zu spüren. Et c'est cela que Gramsci et ses idées ont dû se ressentir. Einerseits wurde er nun endgültig zum unpolitischen Kulturtheoretiker in den akademischen Elfenbeintürmen. D'un part, ils ont fait de Gramsci un penseur entièrement dépolitisé et seulement un critique culturel dans des livres académiques dans les universités. Und andererseits haben Autoren wie Ernesto Laclau und Chantal Mouffe den eurokommunistischen Reformismus in ihre postmoderne Form übersetzt. Dans les tours d'ivoire, je voulais dire. Et de l'autre côté, des auteurs comme Ernesto Laclau ou Chantal Mouffe, ils ont retranscrit l'eurokommunisme dans une nouvelle forme, celle du postmodernisme. Und diese beiden politischen Philosophen haben in ihrer Neuinterpretation von Gramscis Hegemonietheorie, die sie mit einer poststrukturalistischen Diskurstheorie kreuzten, den Weg gesehen, um mit dem in ihren Augen dogmatischen und vulgären Marxismus zu brechen. Ces deux philosophes ont vu ont croisé une nouvelle interprétation de la théorie de l'hégémonie de Gramsci avec une théorie de discours post-structuraliste afin de pouvoir sortir du cadre de ce que eux ils appellent un marxisme dogmatique et vulgaire. Spätestens hier wurde das Konzept der Hegemonie zu einer völlig entleerten und neutralen Kategorie. Ici au plus tard, le concept d'hégémonie a été vidé et fait dans une catégorie neutre. Und wurde eigentlich seither mit dem vorherrschenden Diskurs gleichgesetzt. Et a depuis été interprété comme ce qu'on appelle juste couramment le discours régnant, dominant. Und das Ganze, diese ganze Hegemonie Konzeption hatte nichts mehr mit einer Strategie der Klassenführung zu tun, wie es bei Gramsci noch der Fall war. Mais cette interprétation du concept d'hégémonie avait plus rien en commun avec la lutte pour la direction de la classe ouvrière, comme l'utilisait Gramsci. Und aus genau dieser theoretischen Konjunktur stammen eben diese Vorstellungen und Floskeln, man müsse den neoliberalen Diskurs verschieben oder es gehe darum, durch die Konstruktion eines Wir gegen Sie das Volk als Subjekt zu konstituieren. Et c'est de cette conjoncture théorique que viennent ou que sont nées les imaginations et aussi les floskes comme déplacer le discours néolibéral qui est soi-disant hégémonial ou l'autre concept qui est que à travers une construction de nous contre eux qu'il faut constituer le peuple en tant que sujet. Und diese Vorstellungen und Ideen, die mehr oder weniger direkt am Eurokommunismus und an Laclau und Mouffe anknüpfen, sind in Teilen der heutigen Linken sehr beliebt. Et ces conceptions et idées qui plus ou moins directement reprennent les idées eurocommunistes et ceux de Laclau et Mouffe sont connaissent beaucoup de succès dans une partie de la gauche d'aujourd'hui. Und mit dem politischen Polarisierungsprozess seit der Krise 2008 haben nicht nur rechte, sondern eben auch linke Kräfte ihren Auftrieb erhalten. Et avec le processus de polarisation politique qu'on connaît depuis la crise de 2008, pas seulement des mouvements à droite, mais aussi à la gauche, ont reçu de nouveaux soutiens populaires. Und es sind genau solche Formationen wie insbesondere die Syriza und die Podemos, die sich auf diese Ideen stützen. Et ce sont de telles formations comme Syriza ou Podemos qui se basent sur ces idées. Und das Gleiche gilt eben auch, wie viele von euch wahrscheinlich wissen, für die Generation der Juso, wie sie von Cédric Vermouth aufgebaut wurde. Et la même chose vaut aussi pour la JS et notamment les jeunes socialistes et notamment la génération qui l'a refondée ces dernières dizaines d'années. Das Problem bei diesen Ideen und Vorstellungen ist für uns nicht in erster Linie, dass sie sich nur noch sehr vage auf Gramsci stützen oder ihre Ideen verzerren. Le problème à ces idées n'est pas en première ligne qu'ils sont vagues ou qu'ils se basent seulement vaguement sur les idées de Gramsci. Das Hauptproblem liegt darin, dass sie mit diesen Ideen die Linke in eine Sackgasse fahren. Le problème principal de ces idées, c'est qu'ils mènent la gauche en général dans un sens unique. Das Zitat Nummer 4 auf der Zitateliste zeigt, wie Laclau und Mouffe verneinen, dass es so etwas wie Klassen mit eigenen Interessen gibt. La citation numéro 4 de Laclau et Mouffe montre qu'ils nient l'existence, de quelque chose comme les classes. Sie verneinen damit, dass es einen riesigen Anteil an der Bevölkerung gibt, die keine andere Möglichkeit hat, als ihre eigene Arbeitskraft für einen Lohn zu verkaufen und dass diese Klasse eigene Interessen hat, die der kapitalistischen Klasse mit seinem Profitstreben entgegengesetzt ist. Il renie qu'il existe une énorme partie de la population qui n'a pas d'autre option que de vendre leur force de travail afin de recevoir un salaire et que ces gens ils ont des intérêts qui sont fondamentalement opposés à celle de la classe capitaliste dont l'intérêt principal est le profit. Basierend auf dieser Konzeption wird eine konkrete Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse unmöglich. Sur cette conception, une analyse concrète de la société devient impossible. Und eine Strategie, die über die herrschende Produktionsweise hinausweist, wird auch unmöglich. Et en plus une stratégie qui vise à dépasser le cadre de rapport de production existant devient impossible. Ich möchte nun noch etwas ausführlicher auf die bekannteste reformistische Darstellung von Gramsci eingehen, nicht so sehr auf die postmoderne Variante. J'aimerais étaler ou aller en profondeur sur la vision la plus connue de Gramsci. Und es ist offensichtlich, dass die meisten, die mit Gramscis Begriffen um sich schmeißen, sich nur sehr spärlich auf Gramsci stützen. Il est évident que la majorité des gens qui utilisent des conceptions de Gramsci se basent seulement rarement vraiment sur ces textes. Aber natürlich mussten auch sie sich auf irgendwelche Textstellen stützen. Mais évidemment, vos yeux doivent se baser sur certains extraits de textes. Und die gesamte reformistische Erzählung, wie man es nennen kann, lässt sich ziemlich gut an der wahrscheinlich bekanntesten Textstelle aus den Gefängnisheften aufmachen. Et tout le récit réformiste peut être démontré facilement à une citation qui compte comme la plus connue. Ihr habt das Zitat oder einen Ausschnitt aus diesem Paragraphen auf der Vorderseite des Handouts. Vous trouvez cette citation, une partie de cette citation, sur la première page du handout. In dieser Textstelle findet sich eine Gegenüberstellung von Westen, und damit ist Westeuropa in erster Linie gemeint, und Osten, also Russland, in erster Linie. Dans sa citation se trouve une mise en opposition entre l'Ouest, qui est l'Ouest de l'Europe, et l'Est, qui est la Russie. Gramsci schreibt, im Osten war der Staat alles, die Zivilgesellschaft war in ihren Anfängen und Galertenhaft. Im Westen bestand zwischen Staat und Zivilgesellschaft ein richtiges Verhältnis und beim Wanken des Staates gewahrte man sogleich eine robuste Struktur der Zivilgesellschaft. Der Staat war nur ein vorgeschobener Schützengraben, hinter welchem sich eine robuste Kettung von Festungen und Kasematten befand. En Orient, l'État était tout. La société civile était primitive et sans forme. En Occident, entre l'État et la société civile, il existait un juste rapport. Et derrière la faiblesse de l'État, on pouvait voir immédiatement la solide structure de la société civile. L'État était seulement une tranchée avancée derrière laquelle se trouvait une chaîne solide de fortifications et de casemates. Bien entendu, cela était variable d'État à État, mais c'est justement pourquoi il fallait analyser attentivement ce phénomène au niveau national. Und es ist gerade diese Textstelle, die herausgelöst aus Gramscis Gesamtwerk und aus dem Kontext seiner Entstehung immer wieder im reformistischen Bezug auf Gramsci dazu gedient hat, Gramsci in einen Gegensatz zu den Bolschewiki zu stellen. Isolé de l'œuvre complète de Gramsci et arraché de son contexte, cette citation et notamment la mise en opposition entre l'Orient et l'Est a permis, dans les interprétations réformistes de Gramsci, de créer un fossé entre les communistes italiens et les bolcheviques. Et les bolcheviques. Und das heißt eigentlich in dieser Darstellung, in dieser Erzählung, Gramsci sei spätestens im Gefängnis zum Schluss gekommen, die Revolutionen seien in Westeuropa gescheitert, weil die bürgerliche Herrschaft in den fortgeschrittenen kapitalistischen Staaten viel tiefer verankert war, als dies in Russland der Fall war. Et dans le récit, il présente Gramsci comme arrivant à la conclusion dans ses cahiers de prison que la révolution en Europe de l'Est aurait connu un échec parce que la bourgeoisie a été siégée trop stabilement dans le capitalisme beaucoup plus développé en Est. Ein revolutionärer Frontalangriff auf den Staat sei insbesondere deshalb im Westen nicht erfolgreich gewesen, weil die Bourgeoisie nicht durch einen repressiven Staatsapparat an der Macht war, sondern durch... Oder? Une attaque frontale révolutionnaire sur l'État serait impossible ou sans succès en Orient parce que la bourgeoisie seule se restait au pouvoir pas seulement grâce à un appareil répressif, sondern insbesondere durch den Konsens, durch die Zustimmung der unterdrückten Klasse zur herrschenden Ordnung. Mais notamment grâce au consensus et au soutien de la classe oppressée à l'ordre existant. Die Bourgeoisie hatte die ideologische Vorherrschaft, die politische und kulturelle Hegemonie auf der Ebene der Zivilgesellschaft. La bourgeoisie avait le règne idéologiquement et aurait l'hégémonie politique et culturelle sur la société civile. Und diese Zivilgesellschaft, die bedeutet eigentlich nach Gramscis eigener Definition das Ensemble der gemeinhin als gemeinhin privat genannten Organismen. Et la société civile, c'est dans la définition de Gramsci l'ensemble de ce qu'on appelle communément les organismes privés. Und das beinhaltet beispielsweise die Schule und die Kirche oder auch eben die Medien, aber und das ist ganz wichtig, auch die politischen Parteien und die Gewerkschaften. Et ceci englobe notamment l'école, l'église, mais aussi les médias, mais inclut, et ceci est important, les partis politiques et les syndicats. Aus dem gleichen Paragraphen, aus einer anderen Stelle, die in der Nähe dieses Zitats ist, stammt auch die bekannte Gegenüberstellung von Bewegungskrieg und Stellungskrieg. Dans le même paragraphe, un peu plus loin, on trouve également cette mise en opposition très connue entre la guerre de mouvement et la guerre de tranchées. Mit Bewegungskrieg ist eine Form der Kriegsführung gemeint, die durch schnelles Vorstoßen auf der Front, auf schnelles Vorstellen an der Front setzt, ohne die gewonnenen Positionen nachhaltig zu sichern. Avec la guerre de mouvement, il est considéré une forme de guerre où on fait des attaques très rapidement sans assurer que les positions en arrière sont sécurisées à long terme. Und die Stellungskriege zeichnen sich eigentlich durch langsame Verschiebungen an der Front aus, weil die Fronten durch umfassende Systeme von Befestigungen und Grabensysteme geschützt sind oder gesichert sind. Et la guerre de position est caractérisée par un dépassement très lent du front, parce que les fronts seront sécurisés par des systèmes stables de renforcement et de tranchées. Und Gramsci übersetzt jetzt eigentlich diese Terminologie aus der Kriegsführung im Ersten Weltkrieg insbesondere in die politische Sprache. Gramsci traduit cette terminologie guerrière de la Première Guerre mondiale au langage politique. Und das heißt, dass eben weil der Staat im Osten alles war und die Zivilgesellschaft hingegen noch wenig ausgebildet und galertenhaft, die Strategie des Bewegungskrieges erfolgreich sein konnte und der Staat ziemlich schnell eingenommen wurde. Et on dit que parce que en Orient l'État était tout, la société civile, par contre la société civile plutôt faiblement développée, la stratégie de guerre de mouvement où l'attaque frontale à l'État et la prise de pouvoir en Russie ont été faits avec succès. Et c'est ça qui explique aussi que l'État a été conquéri aussi rapidement. Die politisch-strategische Schlussfolgerung für Gramsci war deshalb, man müsse zumindest in den fortgeschrittenen Staaten zu einer Strategie des Stellungskrieges, Entschuldigung, übergehen. Et la conclusion politico-stratégie pour l'Orient a été, selon cette interprétation de Gramsci, que il faut passer à la guerre de position dans les États plus développés. Und eigentlich die Zivilgesellschaft im Kampf Schützengraben eingenommen werden muss. Et qu'il faut conquérir la société civile tranchée par tranchée. Und eigentlich alles, was ich jetzt gesagt habe, ist nicht einfach falsch, sondern entspricht auch tatsächlich Gramsci's Ideen. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est pas juste faux, mais ça correspond à ce que a dit. Aber die undialektische und völlig einseitige reformistische Auslegung hat daraus den Schluss gezogen, dass die wirkliche Macht in der Gesellschaft eigentlich in der Zivilgesellschaft liegt. Mais l'interprétation inéquilibrée et dialectiquement antidialectique est seulement celle qui dit après de cette citation que la lutte politique véritable est celle dont la société civile et qui stipule que un contrôle capitaliste sur les moyens de communication comme la presse. J'ai pas encore dit ça. Mais bon, mais le point principal c'est que dans cette interprétation réformiste, c'est le pouvoir dans la société réside dans la société civile. C'est ça la conclusion principale. Ouais, pardon. Genau. Und eben diese Macht in der Zivilgesellschaft, die hält sich vor allem auch durch die kapitalistische Kontrolle über die Medien aufrecht. Et ils disent que ce pouvoir sur la société civile serait maintenu principalement par la domination sur les moyens de communication, comme la presse, la radio et la télé. Und dies führe eben dazu, dass die kapitalistische Hegemonie innerhalb der Zivilgesellschaft und innerhalb der demokratischen Institutionen dazu führt. Et ceci amènerait à ce que la domination ou la... Ouais, la domination hégémonique à l'intérieur des institutions démocratiques. Dass die Massen eigentlich an ihrer demokratischen Willensäußerung nicht durch einen repressiven Staatsapparat gehindert werden durch irgendwelche Formen von Repression. Que sous ces états, les masses sont empêchées de exprimer leurs véritables souhaits pas à travers un acte répressif en tant que tel. Und die Macht der Bürgerlichen hält sich dadurch, dass die Unterdrückten die Ideologie der Herrschenden teilen. Et que le pouvoir de la bourgeoisie se maintient ou se maintiendrait parce que les soumis partageaient l'idéologie des dominants. Und die politische Folge davon ist klar. Et la conclusion politique est claire ou devient évidente. Wenn das System nicht in letzter Instanz durch Zwang, sondern nur durch Konsens aufrechterhalten wird, si dann le système se maintient pas seulement à travers la répression ou la force, mais à travers le consensus, dann ist die Aufgabe der sozialistischen Bewegung auch nicht die Zerschlagung des bürgerlichen Staates, wie es den Marxisten oder Anarchisten vorschwebt. La tâche principale du mouvement ouvrier deviendra donc pas la destruction de l'État bourgeois, comme le disent ou le veulent les marxistes et les anarchistes. Vielmehr geht es darum, durch ideologische Überzeugungsarbeit einen Gesinnungswandel der arbeitenden Massen herbeizuführen. Au contraire, le travail de conviction et de changement d'opinion des masses ouvrières devient la tâche principale. Oder anders gesagt, eben in einer langatmigen Strategie in den vertrackten Schützengräben der Zivilgesellschaft und um die politische und kulturelle Hegemonie zu ringen. Ou, dans d'autres mots, une guerre prolongée et étape par étape dans la société civile afin de gagner la main sur les institutions et la hégémonie culturelle. Und wenn dieser Kampf erfolgreich ist, dann steht eigentlich auch nichts mehr im Weg, sozialistische Regierungen zu bilden, die es erlauben sollen, das Interesse der Lohnabhängigen durchzusetzen. Et si cette lutte idéologique est faite avec succès, rien n'empêche les socialistes à former des gouvernements qui leur permettent de mettre en place une politique dans l'intérêt des salariés. Für diese reformistische Gramsci-Auslegung tritt der Staat als repressives Organ zur Aufrechterhaltung der Klassenherrschaft damit völlig in den Hintergrund. Selon cette interprétation réformiste de Gramsci, l'État en tant qu'organ répressif passe en second plan. Und wird wie in seiner postmodernen Form dann ganz über Bord geworfen. Ou, dans l'interprétation postmoderne, est enlevé entièrement de cette analyse. Was aber hat Gramsci mit dieser Stelle wirklich gemeint? Mais qu'est-ce que voulait dire Gramsci véritablement avec cette paragraphe qu'on cite? Zuerst muss man sagen, dass diese Stelle im Gesamtwerk der Gefängnishefte keineswegs die Stellung, die zentrale Rolle hat, die zugeschrieben wird. Premièrement, il faut déclarer que cette partie des cahiers de prison n'ont pas du tout la position centrale dans son œuvre que lui accorde beaucoup de monde. Darin findet sich nicht der Kerngedanke von Gramscis Ideen. On y trouve pas la réflexion principale de Gramsci, comme on dit souvent. Und zweitens muss man sagen, dass es völlig absurd ist, von dieser Stelle aus einen Gegensatz zu den Bolschewiki zu konstruieren. Et deuxièmement, il faut dire qu'il est absolument absurd de construire à partir de cette situation une mise en opposition avec les Bolschewiki. Tatsächlich gab es die Unterscheidung von Westen und Osten in der Komintern, also in der kommunistischen Internationale, bereits vorher. Dans les faits, cette différenciation entre l'Orient et l'Est était main courant dans l'internationale communiste, et Gramsci se met sur reprend uniquement des réflexions de Lénine et Trotsky. Genau. Und Gramsci übernimmt eigentlich oder knüpft direkt bei Lenin und bei Trotsky an. Und es wurde oft gesagt, dass der spätere Gramsci der Gefängnishefte dieses klassische marxistische Staatsverständnis überwunden hätte. Et il est souvent dit que ce Gramsci plus mûr des cahiers de prison aurait dépassé la vision classique marxiste de l'État. Et qui est celle de Lénine aussi. Und tatsächlich hat Gramsci in den Gefängnisheften ein erweitertes Staatsverständnis, das sogenannte Verständnis des integralen Staates, ausgearbeitet. Et dans les faits, Gramsci développe une conception élargie de l'analyse de l'État, qui est celle de la théorie de l'État intégral. Aber einerseits war es bereits seit Marx und Engels für die Marxisten eindeutig oder klar, dass die Ideologie eine zentrale Rolle in der Aufrechterhaltung der bürgerlichen Gesellschaft spielt. D'un côté, il a déjà été évident pour Marx et Engels que l'idéologie joue un rôle central dans le maintien de la domination de classe bourgeoise. Und andererseits können wir sagen, dass Gramscis Theorie des integralen Staates den Kern der marxistischen Staatstheorie nicht ausschließt, sondern einschließt. Et de l'autre côté, on peut dire que la théorie gramscienne de l'état intégral inclut le point central ou l'analyse centrale de la conception marxiste de l'état. Gramsci schreibt an einer Stelle in den Gefängnisheften, der integrale Staat sei Diktatur plus Hegemonie. Il y a une partie dans les cahiers de prison où Gramsci décrit l'état intégral dans les mots dictature plus hégémonie. Und an dieser Stelle sagt er auch, und ich zitiere, dass ein ungenaues Verständnis dessen, was der Staat ist, zur Unterschätzung des Gegners und seiner Kampforganisation führt. Et dans cette partie, il dit également que une compréhension imprécise de ce que est l'État amène à une sous-estimation de son ennemi et de ses organisations de lutte. Erstens heißt das, dass das Element der Diktatur oder des staatlichen Zwangs ein zentrales Element in Gramsci's Staatstheorie bildet. En premier plan, cela veut dire que le concept dictature ou la répression étatique est un moment essentiel dans la conception étatique de Gramsci. Und zweitens nennt an dieser Stelle den Staat ganz offen die Kampforganisation des Gegners. Et en deuxième point, il considère l'État ouvertement comme l'organisation de lutte de l'ennemi. Und in meinen Augen lässt das nicht sonderlich viel Spielraum für reformistische Auslegungen offen, die Gramsci Staats- und Hegemonietheorie in einen Gegensatz zur marxistischen Staatstheorie setzen möchten. Et de mon point de vue, cela ne laisse pas une grande marge de manœuvre. Pour les interprétations réformistes qui veulent construire une opposition entre la théorie marxiste de l'État et la théorie de l'hégémonie de Gramsci. Tina, kannst du die Tür zu abschließen, weil dann wird es nicht. Der Staat in seiner integralen Bedeutung beinhaltet also den Staat im engen, im marxistischen Sinn, wie er Klassenherrschaft und die Diktatur des Kapitals verkörpert. L'État, dans sa conception intégrale, signifie l'État dans le sens étroit, ouais, qu'il est aussi la domination de classe et notamment la dictature du capital. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass eben auch die Hegemonie ein wesentliches Moment dieser Kampforganisation des Gegners ist. Et ceci ne change pas de l'analyse marxiste de l'État. Mais de l'autre côté, c'est aussi l'hégémonie un moment décisif ou essentiel qui définit l'organisation de lutte de l'ennemi. Bei Gramsci ist Hegemonie immer an ein politisches Projekt von einer Klasse oder Klassenfraktion gebunden. Chez Gramsci, le concept d'hégémonie est toujours lié à un projet politique d'une classe ou d'une fraction d'une classe. Sie steht damit mitten im Klassenkampf, der für Gramsci als einen Marxisten nur eine ökonomische Basis haben kann. Elle est posée au milieu de la lutte de classe qui peut, chez Gramsci en tant que marxiste, seulement avoir une base économique. Hegemonie beschreibt nicht einfach die dominanten und vorherrschenden Vorstellungen in einer Gesellschaft. L'hégémonie ne décrit pas uniquement les idées, les conceptions et les visions dominantes dans l'idéologie. Dieser vage Hegemoniebegriff, wie er heute in der Linken dominant ist, eliminiert und verschleiert die relevantesten Bedeutungen, die Gramsci diesem Begriff zuschreibt. Et cette conception vague de l'hégémonie, comme elle est utilisée aujourd'hui dans la gauche couramment, met un voile et élimine les significations politiques les plus importantes que Gramsci donne à ce mot. Gramsci hat den Begriff der Hegemonie direkt von den russischen Sozialdemokratie und von den Bolschewiki aufgenommen. Gramsci a repris la conception d'hégémonie directement de la tradition de la social-démocratie russe et des Bolschewiki. Und bei diesen wie bei Gramsci bedeutet er nichts anderes als politische Führung. Et chez les Bolschewiki comme aussi chez Gramsci, l'hégémonie veut dire rien d'autre que juste la direction politique. Gramsci benutzt in diese beiden Begriffe, Hegemonie und politische Führung, in den Gefängnisheften synonym und ähnlich oft. Gramsci utilise ces deux concepts, l'hégémonie et la direction politique, comme des synonymes clairs et les utilise aussi quasi aussi souvent. Und damit knüpfen wir eigentlich auch an der ganzen Diskussion von heute Morgen an, in der das Wort politische Führung oder Führung unzählige Mal gefallen ist. Et ici, on reprend aussi la discussion de ce matin, où le mot direction politique a été prononcé plusieurs fois. Die Hegemonie des Proletariats stand für Gramsci am Anfang und am Ende seiner Überlegungen. L'hégémonie du prolétariat a construit le début et la fin de toutes les réflexions de Gramsci. Wie kann das Proletariat zu einer Klasse werden, die sich seiner eigenen Rolle in der Geschichte bewusst wird? Und wie kann diese Klasse zu einer Führung gelangen oder eine Führung herausbilden, die zur Machtergreifung des Proletariats führen kann? Comment le prolétariat peut devenir une classe en tant que telle qui est consciente de son rôle dans l'histoire et qui arrive à prendre le pouvoir et se gérer lui-même. Die Beantwortung dieser Frage führt notwendigerweise dazu, die bürgerliche Gesellschaft und die Aufrechterhaltung der Macht in der bürgerlichen Gesellschaft zu analysieren. De trouver la réponse et de donner la réponse à cette question nous mène incontestablement à la question sur comment la classe bourgeoise maintient son pouvoir. Und Gramsci benutzt den Begriff der Hegemonie eben auch für die bürgerliche Führung. Et Gramsci utilise le mot hégémonie aussi pour décrire la direction bourgeoise. Und es ist in genau diesem Sinne, in dem der Begriff am meisten verwendet wird, in der marxistischen Literatur zumindest. Et dans la littérature marxiste, c'est avec cette signification que la conception d'hégémonie est utilisée le plus souvent. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Analyse der bürgerlichen Herrschaft und Hegemonie bei Gramsci immer darauf ausgerichtet ist, die proletarische Hegemonie zu errichten. Mais nous devons pas oublier que l'analyse de la domination bourgeoise et son hégémonie vise chez Gramsci toujours la réponse de trouver comment le prolétariat peut construire son hégémonie. Gramsci schreibt an einer zentralen Stelle in den Gefängnisheften, dass eine Klasse bereits führend sein muss, bevor sie an die Macht kommt. Gramsci écrit dans une autre partie des cahiers de prison qu'une classe doit déjà être la classe dirigeante avant qu'elle arrive au pouvoir. Und anders als oft gemeint wird, ist damit nicht gemeint, dass die gesamte Bevölkerung bereits vor der Machtübernahme die Ideen der herrschend werdenden Klasse teilen muss. Et au contraire de ce qui est souvent expliqué, cela ne veut pas dire que toute la classe est organisée avant l'arrivée au pouvoir ou la prise du pouvoir. Gramsci meint damit aber, dass eine politische Führung bestehen muss und dass mit anderen Worten oder mit vereinfachten Worten für die Errichtung eines neuen Staates eine gewisse Massenbasis vorhanden sein muss. Mais Gramsci veut dire avec cela que avant de pouvoir ériger un nouveau État, la classe opprimée doit avoir ou doit se constituer une direction qui a une certaine base dans la population. Die Herrschaft setzt Hegemonie voraus, weil eine Klasse ohne Hegemonie, ohne Führung und ohne Führung über verbündete Klassen niemals hätte herrschend werden können. La domination nécessite l'hégémonie parce qu'une classe sans domination et sans alliés ne peut jamais devenir la classe régnante. Umgekehrt muss aber die herrschende Klasse auch nach der Machtübernahme führend bleiben. Mais de l'autre côté aussi, la classe dominante ou la classe qui est devenue la classe dominante doit rester dominante également après la prise de pouvoir. Mit anderen Worten, die bürgerliche Klasse könnte sich niemals einfach nur durch Zwang aufrechterhalten. Et avec d'autres mots, la domination de la bourgeoisie ne peut jamais se maintenir seulement à travers la contrainte. Niemals nur durch die Repression. Jamais uniquement à travers la répression. Sie braucht ein Mindestmaß an Legitimität und muss passiv oder aktiv als führende Kraft in der Gesellschaft anerkannt werden. Elle nécessite un degré minimal d'acceptation et de légitimité et doit, de manière active ou passive, être acceptée comme la classe ou comme la force dominante. Allerdings wird eine herrschende Klasse oder die bürgerliche herrschende Klasse niemals einfach eine stabile und völlige Zustimmung erreichen. Mais de l'autre côté, la bourgeoisie en tant que classe dominante va jamais arriver à une stabilité complète. Dies insbesondere auch, weil die Zugeständnis, die Führung von den Zugeständnissen an die Arbeiterklasse abhängig ist. Ceci parce que la classe dominante dépend de la disposition au compromis et des concessions matérielles à la classe ouvrière. In Phasen der Krise, wenn die herrschende Klasse sich materielle Zugeständnisse an die Arbeiterklasse immer weniger leisten kann. Dans des situations de crise, des phases de crise, quand la classe dominante est obligée à réduire ses concessions matérielles. Und dazu übergeht, die Kosten der Krise auf die Lohnabhängigen abzuwälzen. Et qui passe à la stratégie de poser les coûts de la crise sur le dos des ouvriers. Dann fällt auch die Legitimität und die Führungsrolle der herrschenden Klasse. Cette légitimité de la classe dominante baisse évidemment et son soutien, le soutien à sa direction s'évanouit. Gramsci formuliert dieses Verhältnis glasklar. Gramsci formule cette relation d'une manière très claire. Wenn die Zustimmung der herrschenden Klasse über nahezu die gesamte Gesellschaft ausgeübt wird, dann gewährleistet der staatliche Zwangsapparat dennoch immer die Disziplin derjenigen Gruppen, die nicht zustimmen wollen. Quand le soutien à l'ordre dominant et son hégémonie est presque complète, et posé sur presque toute la société, la partie répressive de l'État sert toujours à soumettre les groupes qui ne sont pas prêts à se soumettre sans violence. Mit anderen Worten, wer sich nicht an die Gesetze hält, bekommt es mit der Justiz und der staatlichen Repression zu tun. Ceux qui ne veulent pas respecter les lois sont confrontés à la police et la justice. Gleichzeitig ist dieser staatliche Zwangsapparat für Gramsci aber auch eingerichtet, und ich zitiere, für die gesamte Gesellschaft in der Voraussicht von Krisenmomenten im Kommando und in der Führung, in denen der spontane Konsens schwindet. Mais en même temps, cet appareil répressif étatique est pour Gramsci également mis en place afin, je cite, dont la prévoyance d'un moment de crise dans lequel le commando et la direction, le soutien à la direction de la société, chute. Das heißt mit anderen Worten, dass die bürgerliche Herrschaft oder die bürgerliche Hegemonie besser gesagt, immer durch den repressiven Staatsapparat abgesichert ist, der die bestehende Ordnung aufrechterhält, wenn die Massen das Spiel nicht mehr mitspielen wollen. Avec d'autres mots, cela veut dire que la domination bourgeoise ou l'hégémonie bourgeoise est assurée par un État qui, en situation de crise, ou est construit pour devenir actif en situation où les masses ne jouent plus le jeu de cette société. Wenn in einer Krise die Zustimmung der Massen Politik, zu der herrschenden Politik schwindet und die Massen beginnen sich aufzulehnen. Dans une situation de crise, quand le soutien des masses à la politique en place chute et les masses commencent à se soulever, dann wird auch der Staat einen immer autoritäreren Kurs einschlagen und demokratische Prozeduren umgehen und den organisierten Widerstand die Gewalt der staatlichen Repression zu spüren lassen. L'État prendrait un cours plus autoritaire et de faire le tour autour des procédures démocratiques afin de contrer la riposte organisée avec la force pleine de l'État répressif. Noch einmal zusammengefasst, je mehr also die herrschende Klasse an Zustimmung verliert, desto mehr tritt das Element des staatlichen Zwangs und der Repression in den Vordergrund. En résumé, plus le soutien à la classe dominante baisse, plus l'élément répressif de l'État et de la force vient à la surface. Und das heißt eigentlich auch, dass diese konkrete Äußerung der bürgerlichen Macht in ihrer Doppelform von Zwang und Konsens und Herrschaft und Führung von der spezifischen Konjunktur abhängig ist. Nous voyons donc à quelle mesure dans son expression concrète, le pouvoir bourgeois a un caractère double qui est celle de la force et du consensus. Et qui fait dépendre l'exécution de la domination de la conjoncture spécifique. Aber Gramsci hat genau wie Lenin und Trotzki vehement gegen die linksradikalen Tendenzen gekämpft, die den Marxismus auf einen ökonomischen Determinismus reduzieren wollten. Mais Gramsci a lutté, comme l'ont fait Lenin et Trotzki, de manière véhément contre les gauchistes et les radicaux de gauche qui réduisent le mouvement communiste sa théorie à un déterminisme économique. Gegen diejenigen also, die davon ausgingen, dass die Wirtschaftskrisen den bürgerlichen und den reformistischen Parteien den Boden entziehen. Il a polémisé contre ceux qui disaient que les crises économiques enlèverait la base du capitalisme et des bourgeois. Und die Massen automatisch zu den Kommunisten laufen würden, sodass mit dem Einbruch der Wirtschaftskrise direkt die Revolution anstünde. Et qui ferait passer tout le prolétariat directement dans les mains des communistes et qui laisserait chuter le système capitaliste de soi-même et qui amènerait directement à une révolution. Für Gramsci führte die weiterentwickelte Zivilgesellschaft im fortgeschrittenen Kapitalismus dazu, dass die auch bei großen Wirtschaftskrisen die proletarischen Massen nicht einfach automatisch dazu getrieben werden. La société civile plus développée dans l'Orient et le capitalisme généralement plus développé ne mènerait pas les ouvriers dans une situation de crise prolongée de passer d'avoir le réflexe automatique de se soulever dans une situation de misère automatiquement contre la classe dominante. Und sich eben in einer Situation des verstärkten Elends direkt gegen die herrschende Klasse zu wenden. Die Krise hat zwar Auswirkungen auf das Bewusstsein und die Zustimmung, wie ich bereits vorhin gesagt, zur herrschenden Ordnung wird fallen. La crise a une influence sur la conscience des masses et leur soutien à l'ordre dominant. Aber Gramsci's Argument ist, dass das Proletariat sich nicht einfach in der kürzester Zeit in einer Wirtschaftskrise selbst organisieren kann und dem Kapital den letzten Schlag versetzen kann. Mais l'argument de Gramsci est précisément que dans une situation de crise profonde, le prolétariat ne peut pas, dans un court laps de temps en tout cas, se constituer en tant que classe et donner au capital le point final. Und die Schlussfolgerung für ihn ist eine sehr bolschewistische, nämlich diejenige, dass es notwendig sei, bereits vor der Krise eine organisierte politische Kraft aufzubauen. Et sa conclusion, elle est très bolschewique, parce qu'elle considère, il considère la nécessité de construire et que le prolétariat construit avant la lutte ses structures politiques. Und aus Gramsci's Schriften wird auch klar, was mit der weiterentwickelten komplexeren Zivilgesellschaft im fortgeschrittenen Kapitalismus gemeint ist. Et dans les écrits de Gramsci est aussi plus clair ce qu'il décrit ou ce qu'il nomme la société civile plus complexe ou plus avancée dans le capitalisme plus avancé et dans les démocraties de l'Orient. Die Entwicklung des Kapitalismus de l'Occident. Merci. Die Entwicklung des Kapitalismus hat zu einer Ausbildung einer Arbeiteraristokratie geführt, die mit ihren höher entwickelten Schichten innerhalb der Arbeiterbewegung. Sorry. Le développement du capitalisme a mené au développement d'une aristocratie ouvrière dans les couches supérieures de la classe ouvrière. Die Organisationen der Arbeiterbewegung dominiert und lähmt. Qui domine les organisations du mouvement ouvrier et les paralysent. Die Gewerkschaftsbürokratien und die sozialdemokratischen Parteien blockieren den Weg zur Revolution. Les bureaucraties syndicales et les partis sociaux-démocrates bloquent le chemin à la révolution. Der Reformismus wird von Gramsci als stützendes Element der bürgerlichen Ordnung anerkannt oder erkannt. Le réformisme est reconnu par Gramsci comme un élément de soutien à la domination bourgeoise et l'ordre bourgeois. Diese wirken in Krisensituationen als dämpfendes Polster und schützen eigentlich die herrschende Ordnung vor der direkten Konfrontation mit den Massen. Ils jouent le rôle en situation de crise de coussin et qui sauve l'ordre dominant d'une confrontation directe avec les masses. Die Eliten der Arbeiterklasse, also die Arbeiteraristokratie und die führenden Köpfe in den Arbeiterorganisationen werden in Gramsci's Worten durch die herrschende Klasse absorbiert. L'élite de la classe ouvrière, ce qui veut dire l'aristocratie ouvrière et les têtes dirigeantes dans la bureaucratie des organisations ouvrières sont, selon les mots de Gramsci, absorbées dans la classe dominante. Sie tragen zur Verbreitung der bürgerlichen Ideologie und Denkweise und Lebensweise bei. Ils participent à la généralisation de l'idéologie et notamment la pensée bourgeoise. Und sie werden damit selbst Teil zur bürgerlichen Hegemonie und sogar zur bürgerlichen Herrschaft. Ils deviennent eux-mêmes partie prise à l'hégémonie dominante. Das Resultat davon ist für Gramsci, dass die arbeitende Klasse ihrer eigenen politischen Führung beraubt wird. Il résulte pour Gramsci que la classe ouvrière est amputée de sa propre direction. Sie verliert damit ihren eigenen politischen Ausdruck und gerät insgesamt unter die Fuchtel der Bourgeoisie. La classe perd donc son expression politique indépendante et doit ou va se soumettre à sous la domination de la bourgeoisie. Und wie kann jetzt ausgehend von dieser Analyse der bürgerlichen Hegemonie die proletarische Hegemonie errichtet werden? Et en partant de cette analyse de la bourgeoisie, de l'hégémonie bourgeoise, Comment peut être construit l'hégémonie prolétaire? Es waren Lenin und Trotzki, die anfangs der 1920er Jahre darauf hinwiesen, dass zu dieser Zeit im Westen nicht die direkte Machtübernahme durch das Proletariat oder insbesondere der kommunistischen Parteien auf der Tagesordnung stehen kann. Lenin und Trotzki en premier ont expliqué dans les années 20 que dans cette période des années 1920 précise dans l'Occident le chemin vers le pouvoir ne passait pas par l'attaque, l'offensive directe du prolétariat sur le pouvoir. Vielmehr ging es zuerst darum, in ihren eigenen Worten, die Massen selbst zu erobern, die noch unter dem Einfluss der reformistischen Parteien standen und Illusionen in den bürgerlichen Staat hatten. Mais que la priorité première était dans cette période de conquérir les masses eux-mêmes avant de faire d'autres choses, et ces masses étaient soumises encore à l'influence des organisations réformistes, et en plus ils avaient des illusions plus ou moins développées dans l'état bourgeois. Und genau darin bestand die Taktik der Einheitsfront. Et c'est exactement cela que consiste la tactique du front unique. Und der Stellungskrieg und die proletarische Hegemonie von Gramsci sind im Kern nichts anderes als die Taktik der Einheitsfront zur Gewinnung, zur Eroberung der Massen. Et la guerre de position et la guerre de l'hégémonie sont rien d'autre que la pratique de cette de ce front unique. Pour gagner les masses. Pour gagner les masses. Man muss sagen, dass die Hegemonie bei Gramsci eine dialektische Kategorie ist, die sich durch seine gesamte Philosophie zieht und dabei immer reicher an Bestimmungen wird. Il faut dire que chez Gramsci, l'hégémonie c'est une catégorie dialectique qui est développée à travers toute sa philosophie et qui prend plus de nuances. Aber dennoch ist es, und ja, man muss auch sagen, dass wir dem nicht gerecht werden können hier. Mais il faut avouer que ici on peut pas étudier ça suffisamment pour que ça fasse sens. Aber dennoch ist es wichtig zu sehen, dass die Hegemonie im Kern nichts anderes als das Einheitsfrontkonzept ist. Mais pourtant, il faut voir que l'hégémonie en tant que telle n'est rien d'autre que le concept du front unique. Das ist der Startpunkt von Gramscis Überlegungen und der Kern des ganzen Hegemoniekonzepts. Ceci pose le point de départ pour toutes les réflexions de Gramsci et la base aussi de son concept d'hégémonie. Fassen wir also zusammen. En résumé. Die reformistischen Organisationen sind in der Zivilgesellschaft mit ihren fortgeschrittenen in den fortgeschrittenen Staaten mit ihren Arbeiteraristokratien. Les organisations réformistes sont dans la société civile des États bourgeois plus avancés avec leur aristocratie ouvrière. Und mit ihrer Einbindung in den Staat zu Kräften geworden. Et avec leur intégration dans l'État devenue des forces. Die mit ihrer Einbindung die bürgerliche Hegemonie absichern. Qui participe à assurer l'hégémonie bourgeoise. Und dies indem durch die Absorption der Führungen die Arbeiterklasse enthauptet wurde. Ceci parce que à travers l'absorption de la dirigeance, la classe ouvrière était décapitée. Dem eine proletarische Hegemonie entgegenzusetzen, bedeutet in den Organismen der Zivilgesellschaft Stellung um Stellung zu erkämpfen. Et de contrer cela avec une hégémonie prolétaire, il faut gagner tranchée par tranchée et parmi la société civile. Aber dies eben insbesondere auch, indem man die Arbeiterklasse von den reformistischen und bürgerlichen ideologischen Einflüsse gewinnt. Mais ceci aussi avec l'objectif de convaincre la classe ouvrière et de lui libérer de l'influence des idées réformistes et bourgeois. Mit dem Ziel, eine neue Hegemonie, eine neue politische Führung aufzubauen. avec l'objectif de construire une nouvelle hégémonie, une nouvelle direction politique. Es ist eine der vielen großen Ironien des reformistischen Bezugs auf Gramsci, dass diejenigen Linksreformisten insbesondere, die sich am meisten auf das Konzept der Gegenhegemonie stützen, von Gramsci selbst als Teil der bürgerlichen Hegemonie erkannt wurden. Il est une des ironies nombreuses des références réformistes sur Gramsci que ces réformistes de gauche qui se basent aujourd'hui sur le soi-disant Gramsci et notamment sur sa contre-hégémonie seraient considérés par Gramsci lui-même comme un parti du pouvoir hégémonial et parti et partie entière de l'État intégral bourgeoise. Ich hoffe hier heute gezeigt zu haben, dass Gramsci genau wie Lenin und Trotzki sich gegen die linksradikalen Tendenzen in der kommunistischen Bewegung gewendet hat. Et j'espère donc avoir pu prouver aujourd'hui que Gramsci a lutté contre les tendances gauchistes dans le mouvement communiste international, comme l'ont aussi fait Lenin et Trotzki. Die sich in sektiererischer Weise von der Arbeiterbewegung isolierten und darauf vertrauten, dass der Kapitalismus durch die Wirtschaftskrisen von selbst zusammenbreche. Qui se sont isolés à cause de leur pratique sectaire du mouvement ouvrier et notamment des ouvriers eux-mêmes et qui espéraient que le capitalisme en crise ferait se chuter lui-même. Irgendwelche kleine kommunistischen Gruppen oder auch anarchistischen Gruppen werden die Bürgerlichen nicht alleine stürzen. De petites groupes communistes ou anarchisants ne pourront jamais faire chuter la bourgeoisie. Es sind die Massen, die diese Aufgabe haben, und diese Massen stehen unter dem Einfluss der reformistischen Ideologie. Ceci est une tâche des masses qui sont aujourd'hui soumis aux idées croient aux idées réformistes. Und dieser Einfluss löst sich in der Krise nicht einfach im Nichts auf. Mais cette influence des idées réformistes ne se dissout pas juste par lui-même en situation de crise. Andererseits hoffe ich gezeigt zu haben, dass Gramsci genau wie Lenin und Trotzki. Mais de l'autre côté, j'espère avoir pu démontrer que Gramsci, comme aussi Lenin et Trotzki, sich gegen den sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Reformismus richtete. Der als Stütze der bürgerlichen Gesellschaft erkannt wurde. Travaillait à l'encontre du réformisme social-démocrate et syndical qui il reconnaissait correctement comme un pilier de l'hégémonie bourgeoise et de leur pouvoir. Dieser ist ein Hindernis, ein Schützengraben, der mit seiner Festigung der Zivilgesellschaft für die Stabilität der bürgerlichen Ordnung sorgt. Ce dernier est un objet, est un, ouais, un obstacle. Ouais, merci. Ce réformisme est un obstacle qui, avec sa société civile et ses tranchées, renforce la stabilité de l'ordre bourgeois et qui empêche uns damit den Weg zur Befreiung der Menschheit durch einen revolutionären Umsturz verbaut. Et qui empêche donc ainsi le chemin sur la libération de l'humanité dans la direction d'un renversement révolutionnaire de l'ordre. Man darf Gramsci nicht idealisieren. Il ne faut pas idéaliser Gramsci. Wie jeden anderen Kommunisten, Theoretiker und Revolutionär müssen wir auch ihn nüchtern betrachten und kritisch analysieren. Comme tous les autres théoriciens et révolutionnaires bourgeois, il faut lui regarder, observer de manière le contraire de ivre, c'est sobre et critique. Aber Gramsci hat seinen Platz ganz ohne Zweifel innerhalb des revolutionären Marxismus. Mais Gramsci a sa place incontestablement du côté révolutionnaire dans le marxisme. Und das wäre ein großer Fehler, ihn aus dem Marxismus oder ihm den Marxismus zu entziehen oder ihn gegen andere Marxisten auszuspielen. Mais ça serait un grand erreur de lui enlever son contenu marxiste ou de l'utiliser contre le marxisme ou des marxismes. Ein Marxismus mit Gramsci ist reicher, ein Gramsci ohne Marxismus ist wertlos. Un marxisme avec Gramsci est plus riche, un Gramsci sans marxisme n'a pas de valeur. Ja, danke vielmals für dieses hervorragende Referat. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal kurz 5 Minuten Pause und dann gehen wir zur Diskussion über. Wenn ihr jetzt schon irgendwelche Fragen habt, von denen ihr wisst, dass ihr sie stellen werdet oder Diskussionsbeiträge, könnt ihr euch auch schon bei mir melden. Merci pour la présentation. Nous allons faire 5 minutes de pause. Si vous avez déjà des interventions ou des questions, venez vous inscrire sur la liste. Sorry, ist ein Franz so sagt 40 Blätter. Das ist hier heute. Mais c'est juste avec le temps, je suis fatigué. Au début, tu as trop bien fait. Ouais. Mais après, c'est également devenu de plus en plus complexe. Ouais. Mais c'est juste. Ouais, c'est stylé, c'est dur de savoir. Un marxisme sans Gramsci est moins riche, mais un Gramsci sans marxisme n'a aucune valeur. Pas tant différent. Mais c'est juste méchant parce que c'est des nuances qui sont importantes. Ça fait chier si tu vois que t'as pas. Moi j'avais juste une question, mais ça sert à rien de faire ça. Tu la poses comme ça, c'est juste pour. Vous voyez que tu gagnes la chance, c'est super. Mais je sais pas, si t'as pas le texte, tu te concentres. Parce que là, tu te dis, ok, je peux appuyer sur le texte. Et c'est la phrase est complètement à l'envers. Ouais. Il faut que je dise quelque chose. Si c'est toi, là, c'est pas le temps. Ja, sehr gut. Das ist schon. Ja, ich weiß. Das ist schon. Das aber mit wo ich finde, das hat irgendwie richtig geil so reingebracht. Aber das. Ja, irgendwie. Aber das Aber viel wichtiger im historischen, das, ich meine, das ist schon ein Aspekt, aber viel wichtiger beim historischen Block ist echt die Einheit, die Übereinstimmung von Basis und Übergang. Und das wird echt nie gesagt, so in reformistischen... Mal, aber zum Beispiel, das ist schlussendlich, dass dann eigentlich ein historischer Block hat. Also bitte kommt alle wieder hier nach vorne und setzt euch hin. Sonst haben wir keine Zeit mehr für die Diskussion. Selber schuld. Also, wir machen weiter. Ich würde sagen, dass wir zuerst mal Verständnisfragen klären, die vielleicht da sind. Ich hoffe, dass sie da sind. Seltenheitswert, meiner Ansicht nach, ein Merci beaucoup Merci. Pour la présentation. C'est rare d'écouter des présentations sur Gramsci qui sont correctes. Ich bin Funke, aber ich bin interessiert. Und es ist schön zu sehen, dass Leute beschult werden. Und ja, das gefällt mir sehr. Je ne suis pas un membre de l'étincelle, mais je suis sympathisant. Non, intéressé. Intéressé. Et c'est rare de voir que les gens sont formés dans les pensées de Marx. Oui, aussi. Und meine Frage wäre nur mehr so, würdest du das auch sehen, dass diese Operation der Vereinnahmung und vollkommenen Stellung von Gramsci eine lange Geschichte hat und eigentlich schon seit dem Vorgänger begonnen hat, und zwar bei der stalinistischen KPI und der Toljat war ich gerade auch dort. Ja. Et ma question est donc, est-ce que tu es d'accord qu'on peut voir cette défiguration et adaptation de Gramsci déjà chez les prédécesseurs des zéro communistes qui sont les staliniens italiens? Die ab 44 spätestens ja ein Bündnis mit der Bourgeoisie eingegangen sind, mit der italienischen. Qui sont entrés plus tard, à partir de 1944, une alliance avec la bourgeoisie italienne. Also eine Stellung, die, wie du sehr schön gezeigt hast, auch eine Fälschung ist, de facto. Auch die heutige, und die Nachfahren sind dann die heutigen Reformisten und Postmodernisten, die ja, und das ist eine echte Fälschung, was ja auch gezeigt, dass einige Zitate einfach weggelassen werden und so weiter. Une défiguration qui est une falsification aussi et qui continue dans la même ligne chez leurs pendants d'aujourd'hui, les réformistes d'aujourd'hui, comme aussi les postmodernistes, mais qui reste la même falsification, qui contient aussi juste des citations erronées et citations hors contexte. Ja, ich würde sagen, wir sammeln vielleicht noch ein, zwei Fragen, bevor Martin die beantwortet. Welchen Kollektiv? Hast du auch eine Frage, Flo? Halb Frage, halb Wort. Aber vielleicht erst, weil es eine kürzere Frage gibt. C'est juste, il a une contribution, si vous avez encore des petites questions avant, ou des questions plus courtes. Ja, also ich muss auch vorausschicken, dass ich das ein sehr interessantes Referat von mir, wo ich einige Sachen gelernt habe. Ich habe mich bisher in meiner politischen Praxis selten konfrontiert gesehen mit dieser Auslegung von Gramsci und deswegen hat es auf jeden Fall weitergeholfen. J'aimerais également dire d'abord que j'ai été que j'étais surpris que de cette présentation et de son contenu que j'ai appris plusieurs éléments très nouveaux pour moi. Et je dois aussi avouer que dans ma pratique politique, j'ai été en fait rarement vraiment, je me suis trouvé rarement face à ces idées. Deswegen muss ich das, was mir so im Kopf schwirrt, auch in Wirklichkeit als Frage formulieren, aber ich habe irgendwie schon eine gewisse Zielrichtung dabei. Ce qui se construit dans ma tête peut être formulé en tant que question. Pourtant, il y a aussi une idée dirigeante. Und zwar glaube ich, dass die Intention sozusagen den Postmodernen, den Stalinisten, ihre theoretische Rechtfertigung für ihre Betrügereien zu nehmen, die absolut richtig ist. Qui est que l'intention que tu as, qui est de arracher des réformistes des postmodernes leur interprétation et leurs outils et leur falsification, est entièrement correct. Dass eine Gefahr ist in diesem Kampf sozusagen, wie es der Lenin ausgedrückt hat, den Stock zu weit in die eine Richtung zu drücken. Mais je crois qu'il existe un danger de tirer, comme l'a exprimé Lénine, de tirer trop le bâton trop dans le, de tordre le bateau trop dans l'autre direction. Und sozusagen in Gramsci zu viel zu interpretieren, was letztendlich er nicht geleistet hat. Mais d'interpréter dans Gramsci trop, notamment des choses qu'il n'a pas réussi lui-même. Und deswegen auch die Frage, inwiefern Gramsci den Marxismus reicher gemacht hat, wie du es in deinem Schlussstatement ausgedrückt hast. Et c'est donc la question, où est-ce que Gramsci a vraiment fait le marxisme plus riche? Ich glaube, zwei Sachen kann man Gramsci irgendwie im Vergleich zu zum Beispiel Lenin oder Trotsky durchaus sozusagen attestieren, im negativen Sinne. Mais je crois qu'on peut reprocher deux éléments quand même à Gramsci quand on lui met à côté de d'autres marxistes comme Lénine et Trotsky. Das erste davon liegt an den Umständen, in denen er in den letzten Jahren gearbeitet hat, also nicht unbedingt seine persönliche Verantwortung. Le premier élément qui est même pas forcément de la responsabilité de Gramsci lui-même sont les conditions sur lesquelles il a travaillé pour la seconde partie de sa vie. Weil dass er gezwungen war, unter den Bedingungen der Gefängnisarbeit sozusagen die marxistische wissenschaftliche Terminologie aufzuweichen. Ce qui lui a forcé, sous condition d'emprisonnement et de censure, de diluer le vocabulaire scientifique marxiste. Dass irgendwie gerade heute die Gefahr bietet, sozusagen die Konnotationen, die er gemacht habe, um sozusagen Gefängniswärtern unter den Bedingungen des Gefängnisses arbeiten zu können, dass es die Gefahr gibt, dass wir unsere Analyse aufweichen. Ce qui crée le danger d'aujourd'hui que à cause des concessions qu'il a fait à ses prisons, ses gardes prison pour pouvoir écrire quand même, amène nous aujourd'hui à diluer ce qui était vraiment sa pensée. Das Zweite ist, glaube ich, man darf nicht vergessen, dass trotz aller sozusagen positiven Dinge, die Gramsci auf jeden Fall unterschieden hat von seinen Epigonen in der kommunistischen Partei. Mais qu'il faut avouer que malgré tout les éléments qui ont fait que Gramsci se différencie aujourd'hui des autres épigones du mouvement communiste en Italie. Dass er sozusagen der Vorsitzende war, der am Beginn dieser stalinistischen Degeneration der Partei gestanden ist. Que lui, il était le dirigeant du parti au début de sa stalinisation. Was für ihn aus der Ferne sozusagen sicher sehr, sehr schwer unter erschwerten Bedingungen zu erkennen war. Ce qui a été pour lui beaucoup plus difficile de reconnaître parce qu'il était loin d'où se jouait le centre de la stalinisation. Aber wo ich trotzdem irgendwie den Bogen spannen möchte zu dem, was ich vorher gesagt habe. Mais où j'aimerais quand même revenir à ce que j'ai déjà dit avant. Dass Lenin und vor allem Trotsky in ihrem Kampf gegen diese bürokratische Degeneration eine sehr scharfe, sehr unmissverständliche und sehr klare, einen klaren Zugang hatten. Que Trotsky et Lenin, dans leur lutte contre la bureaucratie, ont eu des messages très clairs, très précis et très audacieux. Die eben unmissverständlich auch die materielle Basis der Degeneration aufgedeckt haben. Et ont mis à nu inconditionnellement la base matérielle de ce processus. Und Gramsci das nicht geschafft hat in Bedingungen, die natürlich anders waren. Et que Gramsci ne l'a pas réussi dans des conditions qui étaient incontestablement différentes. Gut, vielen Dank. Das waren jetzt zwei sehr reichhaltige Fragen. Ich würde sagen, wir geben Martin mal Zeit, eine Antwort zu formulieren. Ja, danke für die Fragen und Beiträge. Merci pour la question et contribution. Es stimmt, dass das sehr reiche Beiträge waren und es ist nicht einfach, da eine Antwort darauf zu formulieren. Les interventions ont été riches parce qu'il n'est pas facile d'y répondre. Oder vor allem bei Flo. Das andere ist eigentlich ziemlich klar. Surtout chez Flo, parce que l'autre il est c'est très clair. Es ist eindeutig, dass die Entstellung auch nicht erst 1944, sondern schon vorher angefangen hat. Il est juste que cette défiguration a déjà commencé avant 1944. Und ich habe das halt aus Zeitgründen übersprungen und bin direkt zum Eurokommunismus gegangen. Pour des raisons de temps, j'ai sauté cette étape pour arriver directement à l'Eurokommunisme. Aber ich meine, man kann direkt die politische Ausrichtung der stalinistischen kommunistischen Partei anschauen, um anzuschauen, wie der Umgang mit Gramscis Ideen sich verändert hat. Et on peut ou le changement du traitement des idées de Gramsci est un reflet du changement idéologique de la direction du parti en Italie pendant les différentes périodes. Als Gramsci im Gefängnis mit der Linie der Komintern und der KPI gebrochen hat, mit der sogenannten dritten Periode und dem Linksradikalismus. Quand Gramsci a brisé, rompu avec l'international communiste et notamment la politique de la troisième période ultra-gauche, wurde Gramscis Name in den offiziellen Schriften während 3 Jahren nicht mal mehr erwähnt. Ceci a mené que le nom de Gramsci a été même pas utilisé une fois ou est pas retrouvable pendant 3 années dans les écrits officiels du Parti communiste italien. Und als die Komintern und die KPI in der Folge einen weiteren 180-Grad-Schwenk gemacht haben und zur Volksfrontpolitik umgestiegen sind. Et quand l'international et le Parti communiste italien ont fait une virée de 180 degrés une deuxième fois et sont passés à le Front républicain, cette nouvelle stratégie. Haben sie schon vor dem Verrat 1944 begonnen, Gramsci als denjenigen nationalen Intellektuellen darzustellen, der Kulturgut Italiens ist? Ils ont déjà commencé auparavant de présenter Gramsci comme un intellectuel faisant partie de l'héritage culturel italien. L'héritage national. Genau, eben auch um die Bündnisse mit bürgerlichen nationalen Kräften zu legitimieren. Ceci afin de légitimer des alliances avec des forces nationalistes et bourgeois nationalistes. Und das war auch eindeutig die Ausrichtung der Führung um Togliatti, der ironischerweise ein langjähriger Freund von Gramsci gewesen war. Et ceci a été clairement la motivation de Togliatti. Togliatti qui a été pendant longtemps un ami ou un collaborateur proche de Gramsci. In dieser revolutionären Situation, als sie eben auch, das sind 20 Jahre vor dem Eurokommunismus, bereits Bündnisse auch mit den bürgerlichen und monarchistischen Kräften geschlossen haben. Dans cette situation qui a été révolutionnaire, mais qu'eux ont utilisé pour faire des alliances, même avec des forces royalistes. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, begann eigentlich die kommunistische Partei den italienischen Weg zum Sozialismus zu verkünden. Le parti italien a commencé à déclarer le chemin italien vers le socialisme. Und das ist genau in dieser Phase, in der auch die Gefängnishefte und die Gefängnisbriefe zum ersten Mal veröffentlicht wurden. Et c'est exactement dans cette phase qu'ont été publiés les cahiers de prison pour la première fois en Italie. Und das zum Teil unter ganz erheblicher politischer Zensur. Et ceci sous une censure politique sévère, ouais, de la publication. Und insbesondere auch, indem man die Gefängnishefte nicht in ihrer ursprünglichen Ordnung herausgegeben hat, sondern indem sie neu thematisch geordnet wurden, um eigentlich das Bild von Togliatti, von der kommunistischen Partei Italiens, ihr Bild eines Gramsci aufzuzeigen. Et ceci en publiant les cahiers, non dans leur, dans leur ordre original, mais dans un réassortissement thématique qui présentait en fin de compte les idées de Togliatti. Und das ging so eigentlich Jahre weiter, und es ist klar, dass, dass der italienische Weg zum Sozialismus der direkte Wegbereiter für den Eurokommunismus war. Et il est évident que le chemin italien au socialisme était la sage-femme pour l'eurocommunisme. Und dazu gibt es auch noch zu sagen, dass die kritische Ausgabe der Gefängnishefte erst 1975 zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Et il faut ajouter que la collection critique des cahiers de prison a été publié uniquement en 1975. Das war eigentlich erst von da an, als man richtige Arbeit, also auch wissenschaftliche Arbeit mit Gramsci leisten konnte. Et c'est seulement à partir de ce moment où un travail scientifique avec les pensées de Gramsci a été possible. Und tatsächlich wurde diese wissenschaftliche und vor allem auch philologische Arbeit aber erst ab den 1990er Jahren und insbesondere in den Nullerjahren geleistet. Mais ce travail scientifique ou philologique a uniquement été commencé aux années 90 et vraiment fait dans les années 2000. Da wurde eigentlich viel gemacht, um eben genau diese Mythen und Verzerrungen zu entkräften und uns den historischen Kontext der Gefängnishefte zu berücksichtigen. Et beaucoup a été fait pour rétablir les idées originales ou surtout démonter ces interprétations erronées. Und ich würde sagen, dass genau deshalb heute eigentlich die Grundlage da ist für eine richtige Auseinandersetzung mit Gramsci. Et ceci pose aujourd'hui une base beaucoup plus saine pour le traitement des idées de Gramsci. Aber das Problem ist, dass diejenigen eben in den akademischen Disziplinen und auch in den reformistischen Organisationen oder die reformistische Linie sich nicht um diese Arbeit kümmert. Mais le problème est aussi que non seulement les interprétateurs réformistes, mais aussi toutes les interprétateurs universitaires s'en fichent de ce travail. Zu Flo's verschiedenen Punkten. Also ich glaube eben genau basierend auf dieser neueren Literatur würde ich nicht sagen, dass das bedeutet, den Bogen zu weit zu überspannen. Mais concernant ce qui a dit Flo, ces différents points ne veulent pas dire que une telle interprétation tord le bâton trop dans l'autre direction. Sondern dass das, was ich jetzt heute präsentiert habe, eben auch wirklich Gramsci's Ideen entspricht. Mais que ce que j'ai présenté aujourd'hui est un reflet précis des idées une présentation précise des idées de Gramsci. Warum Gramsci den Marxismus reicher macht, ist für mich eine riesige Frage. Le pourquoi et quelle valeur donne Gramsci au marxisme est une question énorme. Aber ich würde sagen, dass es vor allem die philosophische Dimension davon ist. Mais moi j'avancerais que c'est notamment la perspective philosophique. Ich persönlich glaube nicht, dass Konzepte wie Stellungskrieg oder Bewegungskrieg irgendetwas zu unserem Verständnis beitragen. Personnellement, je crois pas que les discussions autour de la guerre de position ou la guerre de mouvement ajoutent quelque chose à notre pratique. Aber die Vielzahl von dialektischen Kategorien und dialektischen Beziehungen, Führung und Spontanität oder das Verhältnis Erziehung und politische Praxis. Mais ce sont les innombrables relations dialectiques qu'il analyse, notamment celui entre la conscience et la direction, l'éducation et la pratique qu'il a détaillé. Und es gibt noch eine Vielzahl anderer solchen eigentlich Kategorien, die, von denen ich eben der Meinung bin, dass genau die uns auch Instrumente liefern, den Marxismus besser zu verstehen. Mais il a développé innombrables de catégories qui nous permettent d'avoir une meilleure compréhension du Marxisme. Und dazu gehören eben auch Dinge wie der gesunde Menschenverstand oder der Alltagsverstand, wie er meist eher übersetzt wird auf Deutsch. Il compte aussi la pensée courante, le sens commun, comme il est souvent traduit en allemand. Und viel weniger eigentlich die strategische oder taktische Ausrichtung und Dimension, ja. Mais beaucoup moins l'orientation et la dimension stratégique et tactique. Ich glaube, da sind wir deutlich besser bedient mit Trotzki und Lenin. On y est beaucoup plus mieux servi avec Trotzki et Lenin. Zuerst vielleicht der Vorwurf zu Gramsci, als er Generalsekretär der Kommunistischen Partei war. Le reproche de Gramsci en tant que secrétaire général du Parti communiste. Also ich meine, ich habe das ja selbst auch so dargelegt. Je crois que j'ai moi-même présenté cela de cette manière. Das ist sicher eine sehr widersprüchliche und düstere Phase eigentlich im politischen Leben von dieser Person. C'est certainement une phase contradiction, mais aussi sombre dans la vie de cette personne. Und es ist nicht klar, inwiefern dass sich das Ganze auch wirklich auflöst in den Gefängnisheften. Et il n'est pas clair jusqu'à quel degré ceci se dissout dans les cahiers de prison. Ich meine, mit dem negativsten möglichen Urteil könnte man sagen, et avec le jugement le plus négatif possible, on pourrait dire, dass sich Gramsci im Gefängnis nicht gegen den Stalinismus, sondern einfach gegen die linksradikale Periode, die dritte Periode gewendet hat. Que Gramsci ne s'est même pas tourné contre le stalinisme en tant que tel, mais uniquement contre sa période ou sa pratique ultra-gauchiste. Aber ich glaube, in den Gefängnisheften finden sich auch andere Passagen zur Kritik von jeder Form des Bürokratismus. Mais je considère que dans les cahiers on trouve des paragraphes qui vont à l'encontre de toutes les sortes de bürokratisme. Die sicher sehr korrekt und reich sind, aber auch im Widerspruch stehen eben zu dem, was Gramsci bei seiner Rückkehr nach Italien geleistet hat oder gemacht hat. Qui sont certainement corrects et riches, mais qui sont évidemment contradictoires avec la pratique de Gramsci lui-même à son retour en Italie. Wie soll ich das sagen? Ja, ich bin nicht sicher, wie man mit dieser Phase von Gramsci eigentlich umgehen soll, eben auch mit dem Verhältnis zu Trotzki, das überall so widersprüchlich war. Et je ne suis pas sûr que faire avec la relation contradictoire entre Trotzki et Gramsci. Und ich finde, wir müssen immer auch auf diese Fehler hinweisen, aber das hält mich persönlich nicht davon ab, diese reichhaltigen Passagen auch aus den Gefängnisheften für uns zu nutzen. Nous sommes obligés à indiquer ces échanges et aussi ces disputes. Mais ceci ne m'empêche pas personnellement à adorer ou profiter de toutes les nuances et l'analyse riche qu'on peut trouver dans le cahier de prison. Und es ist ganz klar, dass Gramsci's Auseinandersetzung mit dem Stalinismus in den Gefängnisheften niemals irgendwie die Klarheit, die analytische Klarheit von Trotzkis Stalinismus-Analyse hat. Et il est incontestable que la critique du bureaucratisme de Gramsci dans les cahiers de prison n'arrive jamais à la hauteur, surtout de la précision et de la concision de la critique et l'analyse du stalinisme que a fait Trotzki dans ses écrits. Und ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, dass das, was du ihm vorgeworfen hast, dass er die materielle Basis der Bürokratie niemals erkannt hat, dass man das behaupten kann. Ich glaube, das ist vollkommen korrekt. Et je crois qu'il n'est pas faux de soulever le reproche que toi t'as fait au début de ta question, que Gramsci a jamais réussi à démontrer la base matérielle même du processus de stalinisation, Zu den Umständen im Gefängnis bin ich eigentlich einverstanden mit dir. Ces conditions en prison. Je suis d'accord avec lui. Sur son écriture, je suis d'accord. Ich meine, es heißt auch immer wieder, dass Gramsci unter der Zensur oder Selbstzensur seine Begriffe ausgewechselt hätte. Il est souvent dit que en situation de censure ou d'autocensure, Gramsci a souvent échangé ses mots. Und insgesamt, sagen wir, in allgemeinerer und weniger konkreter Form geschrieben hat. Et qu'il a écrit dans une forme plus générale et moins concrète. Aber ich glaube auch, dass dieses Argument mit der Zensur meist ziemlich übel bewertet wird. Mais je crois aussi que cette argumentation autour de la censure est surestimée. Donne trop de valeur à la censure. Also, es ist offensichtlich eben, dass er seinen Schreibstil verändert hat. Ich meine, man findet Passagen von vor dem Gefängnis, die den genau gleichen Gedanken beinhalten wie im Gefängnis, und die Klarheit ist ganz anders. Il est évident qu'il a changé le langage. On trouve les mêmes explications ou les mêmes concepts de ses cahiers de prison aussi dans des textes qu'il a écrits avant l'emprisonnement, où il utilise un langage très beaucoup plus violent, précis. Ja, aber eben, ich meine, es gibt auch Begriffe wie, es heißt immer, Gramsci hätte den Marxismus durch die Praxisphilosophie ersetzt, weil er diesen Begriff kaschieren wollte. Mais on dit souvent que Gramsci a échangé le mot marxisme par sa philosophie de la praxis parce qu'il voulait cacher ce mot. Und das ist einfach ziemlich schwierig aufrechtzuerhalten, wenn Gramsci gleichzeitig auch von Marxismus und von historischem Materialismus spricht. Mais il est difficile de garder cette définition si dans les mêmes textes en parallèle il utilise aussi les mots marxisme et domination et dictature du prolétariat. Materialisme historique. Genau. Und was ich einfach sagen würde, ist, dass man sich wirklich also marxistisch mit dem Ganzen auseinandersetzen sollte und eben nicht in diese Falle zu tappen, die du, Flo, erwähnt hast, also dass man die Wahrheit selbst übernimmt. Et je crois qu'il est important de traiter ces idées avec une analyse marxiste pour assurer qu'on ne tombe pas dans la trappe de ce que toi t'as dit. Vielen Dank für die Antwort. Gibt es weitere Diskussionsbeiträge? Merci pour ces réponses. Il y a d'autres participations, d'autres pensées, contributions. Also was ich persönlich noch sonst... Also ich finde auch den Punkt sehr legitim, den du gemacht hast, mit der Gefahr des Überspannens des Bogens. Si je peux ajouter quelque chose personnellement, moi je trouve aussi ce point le central, ce que tu as dit sur la question de tordre le bâton. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn man Begriffe von anderen politischen Strömungen kritisiert. Et je crois l'élément le plus important, si on critique des conceptions ou de la terminologie d'autres courants politiques, ist auch immer irgendwie die Frage, was für eine politische Praxis wird daraus abgeleitet. En fin de compte, le plus important c'est de voir quelle pratique politique suit ou est déduite de cette analyse différente. Weil beispielsweise in der User-Schweiz wird häufig halt dieses linke Mode, dieser linke Mode-Begriff verwendet von der neoliberalen Hegemonie. Parce que par exemple dans la jeunesse socialiste suisse, souvent ils utilisent ce mot de mode, qui est l'hégémonie néolibérale. Und ich meine, wenn man den Begriff alleine für sich betrachtet, kann man sagen, ja, theoretisch ist der schon nicht falsch. Also es gibt so etwas wie eine Hegemonie einer bürgerlichen Klasse und die folgt weitgehend einer neoliberalen Ideologie. Et si on regarde seulement ce concept, il est, on voit, genre, on voit ça dans la réalité, c'est pas forcément faux parce que il existe quelque chose comme cette hégémonie néolibérale ici dehors. Aber in einer reformistischen Praxis bedeutet dieser Begriff dann halt einfach, ja, es gibt gar keine herrschende Klasse, sondern es gibt nur eine Mehrheit oder eine Gruppe, die halt irgendwie nach dieser ideologisch, ja, nach dieser Ideologie des Neoliberalismus funktioniert und handelt. Mais l'interprétation réformiste fait disparaître la classe bourgeoise qui est responsable de cette hégémonie. Und ich glaube, genau an solchen Orten ist es dann eben wichtig, dass man sagen kann, ja, schau, dieser Begriff stammt irgendwie von Gramsci und Gramsci ging trotzdem irgendwie klar von einem Klassenbegriff aus. Oder? Also da steckt eine herrschende Klasse dahinter, hinter dieser ominösen neoliberalen Hegemonie. Et il est important ou primordial donc de pouvoir répondre que oui, Gramsci utilisait cette conception, mais il ne départait ou il avait quand même une analyse de classe qui disait que l'hégémonie émane d'un acteur, d'une classe précise qui est la classe bourgeoise, qu'il faut comprendre. Ja, meine Rednerinnenliste ist leer. J'ai donc plus de mots sur ma liste de parole. Ja, wenn niemand mehr etwas sagen möchte, willst du vielleicht noch einen Abschluss? Es ist alles gesagt. Nein, aber ich wüsste nicht, wo ich jetzt aus dem Nichts einfach so ansetzen sollte. Ich glaube, wenn, dann müsste eine Vorlage kommen, aber von mir aus können wir das beenden. Ouais, j'ai pas trop d'angle d'attaque maintenant et si vous avez plus d'intervention ou de sujet, je propose qu'on termine cette séjour, ajourne cette discussion. Ja, dann würde ich sagen, seid ihr entlassen. Ja, es ist schon klar, der sagt im Wahlkongress, kann ich kaufen.